Eigentlich hätte an dieser Stelle irgendwas ob Gölsch kommen müssen, aber weil der Escher-Mittwoch schon rum ist und wir das vergangene Wochenende verpasst haben, ist hier alles langweilig auf Hochdeutsch. Hangman Adam Page macht den Cody Rhodes und bereitet sich schon mal auf WrestleMania 45 vor, denn wenn er bei Revolution nicht gewinnt, kann er sich für Roman Reigns bereit machen. Währenddessen ist für Kenny schon wieder das Omega erreicht, weil Swerve Strickland schon vor der Revolution dafür sorgt, dass der König von AEW ausgeschaltet wird. Chris Statlander betritt ihre Kammer des Schreckens, doch im Gegensatz zu Harald Töpfer kommt sie nicht gegen die Toxic Spider aus Wien im verbotenen Wald wieder heraus. Wheeler Utah macht das durch, was fast alle 30-jährigen Männer durchmachen müssen und verliert sein Haupthaar. Aber hey, MJF kann ihm ja vielleicht jemandem empfehlen. Wenn Takeshita gegen Mox gewinnt, ist die einzige Familie mit mehr Gold an der Wand die Kelly Family in den 90er Jahren. Und ein Blitz schlägt zwar zweimal niemals an derselben Stelle ein, aber ein Donner vielleicht schon, denn unsere Rosa ist wieder da. Genau wie wir, denn mit einem dreifachen Köller-Alarv und einem herzlichen Fuck-Eis starten wir jetzt in die Elite Hour. Ich heiße nicht nur Stefan, sondern euch auch herzlich willkommen zu einer neuen Ausgabe der Elite Hour, eurem AEW-Podcast bei wrestling-infos.de. Nach 3 Wochen sind wir wieder da, um mit euch noch rechtzeitig auf die Road to Revolution ans Steuer zu gehen. Und wenn schon unsere WWE-Kollegen diese Woche ausfallen, haben wir ja gleich 2 Gründe, wieder in Erscheinung zu treten. Nach dem ganzen Reden muss ich jetzt erstmal ein Stück trinken und begrüße deswegen jetzt umgehend den Thorsten. Wie geht's dir? Was für ein beglückender Cold Opener, Mensch. Endlich ist das Rheinland wieder normal. Seid ihr wieder normal, weil die tolle Jahreszeit wieder vorbei ist. Ja, ich habe mich letzte Woche schon wirklich sehr drauf gefreut, irgendwas ganz Unangenehmes ob Gölsch machen zu können, aber ja, dazu ist es dann terminlich nicht gekommen. Von daher. Vielleicht ganz gut so. Vielleicht ganz gut so. Ich glaube, alle Menschen, die diesen Dialekt ein bisschen besser beherrschen als ich, sind da wahrscheinlich ganz froh drum, dass ich das nicht hätte in einer ganz fürchterlichen Version machen müssen. Das jetzt nicht. Du wohnst ja wenigstens auch in der Stadt. Nee, allgemein dem Konzept Karneval gegenüber. Ja, das ist zwar richtig, ich wohne zwar hier in der Stadt, aber leider ist mein Kölsch und Rheinländisch nicht gut genug, dass ich da wirklich irgendjemanden von hier täuschen könnte, dass ich es tatsächlich beherrschen würde. Was? Du kannst in der Dokumentation, Kai, den jungen Willi Milovic nicht dubsteppen? Also verstehen tue ich's. Ich könnte es nur nicht nachsprechen, ist eher das Problem. Na dann. Aber darum soll es ja heute jetzt nicht tiefergehend gehen. Plan für heute ist so, wie man es jetzt eigentlich von uns in den letzten Wochen eigentlich immer kennt, wenn wir es nicht geschafft haben, jede Woche aufzunehmen. Wir, beziehungsweise in der Form ich, habe versucht, alle relevanten Storylines der letzten Wochen ein bisschen zusammenzuführen. Wir werden inhaltlich dann mal grob über das Wichtigste der letzten 3 Wochen, waren es ja jetzt, also was ja am Ende 3-mal Dynamite, 2-mal Collision und 1-mal, wie hieß nochmal die Sondersendung, Grand Slam, dass wir da nochmal inhaltlich grob drüber gehen und dann natürlich auch über die zusammengefassten Ereignisse ein wenig sprechen können. Dementsprechend werden wir auch einiges unter den Tisch fallen lassen müssen, weil 6 Ausgaben, da ist viel passiert. Wir werden nicht zu jeder einzelnen Storyline auch dementsprechend im vollen Umfang kommen. Starten tun wir aber heute, wie man es wahrscheinlich am besten dann noch machen würde, mit der größten, mit der wichtigsten Storyline, nämlich alles rund um den World Title. Bei der letzten Elite Hour Ausgabe war es noch ein wenig undeutlicher, wie das ganze Title Picture aussehen würde, beziehungsweise bis Revolution aussehen könnte, mit mehreren Kontrahenten, wo sich dann zunächst ein Brody King in die Pole Position gebracht hat, wo er erst sein Eliminator-Match dann innerhalb von 1,5 Minuten gegen MJF gewinnen konnte. Dieses Titelmatch hatten wir dann auch schon zwischenzeitlich bei Grand Slam. Das konnte halt dann MJF wieder gewinnen. zwischenzeitlich hat sich dann auch das, haben sich auch die sonstigen Herausforderer dann so ein bisschen geeinigt, wer jetzt der Hauptherausforderer wird, nämlich Hangman, der dann am Ende das Number One Contendership Match gegen Andrade gewinnen konnte, sodass wir jetzt an der Situation oder an der Position sind, dass wir in etwa 3 Wochen Revolution haben. Unser Hauptherausforderer ist Hangman Adam Page, der jetzt auch noch bei Dynamite die Stipulation vorgeschlagen hat, ein Texas Deathmatch mit dem Zusatz, dass wenn er verlieren sollte, er nie wieder um die AEW World Championship antreten darf, wie es einst ein Cody Rhodes auch schon getan hat. Aber MJF will zunächst noch eine Woche überlegen und uns dann bei Dynamite jetzt am kommenden Mittwoch die Antwort geben. Dazu könnte man höchstens noch dazu sagen, dass Andrade immer noch so ein bisschen im Orbit rund um MJF bleibt, auch schon mal ein bisschen gestichelt hat und zumindest versucht, sich noch im Gespräch zu halten zu Swerve Strickland und Kenny Omega, kommen wir gleich noch, und Brody King dürfte jetzt erstmal raus sein. Jetzt habe ich erneut ganz schön viel geredet, ich würde das nächste Wort erstmal wieder an dich abtreten. Wie hast du die vergangenen Wochen wahrgenommen? Wie blickst du auf die potenzielle sehr folgenschwere Stipulation, die wir wahrscheinlich für Revolution bekommen werden? Ich sage, warum schon wieder Hangman? Also wir hätten andere Herausforderer, zum Beispiel einen Andrade oder vielleicht einen Swerve besser gefallen. MJF gegen Hangman hatten wir jetzt schon so oft. Das, ich glaube, MJF gegen Kenny Omega wäre interessanter gewesen. Oder eben Andrade, weil der im Moment auch ziemlich auf dem Sprung nach vorne ist. Wesentlich besser als bei seinem ersten Run. Na, komisch, wie das ist, wenn nicht Vicky Guerrero, sondern Don Callis an deiner Seite steht. Aber nun gut. Und wenn man jetzt einen Swerve als Gegner für MJF genommen hätte, hätte man ja im Hintergrund die Story Andrade gegen Kenny, Kenny gegen die Don Callis Family noch weiter spinnen können und da vielleicht auch reinbringen können, dass ja, glaube ich, wenn ich mich nicht irre, damals Andrade, das ja war, der Kenny nach seiner Darm-OP, da ist er ja einmal kurz wieder aufgetaucht und war Andrade, glaube ich, auch da und hat ihm dann einmal in den Bauch getreten oder geboxt und dann war Kenny erstmal wieder wochenlang weg, weil er sich am Boden gekrümmt hat. Ich glaube, so war das. Das hätte man dann gut als Fädengrundlage aufnehmen können. Ja, ich bin auf jeden Fall ganz bei dir in dem Punkt, dass ich Hangman nicht als beste Alternative beziehungsweise als besten Kandidaten jetzt gefunden hätte. Die beiden haben das ja auch in ihrer Promo jetzt am Mittwoch bei Dynamite nochmal thematisiert, dass wir ja auch beispielsweise genau vor einem Jahr bei Revolution ja auch schon das Match zwischen den beiden hatten, als dann damals Hangman gewonnen hatte. Und auch so, glaube ich, hatten die beiden ja noch ein Singles-Match im vergangenen Jahr. Und da wirkt es einfach, und ich weiß nicht mehr, ob wir beide darüber geredet hatten oder ich mit David im Podcast, es wirkt einfach sehr so, als wenn sich AEW aktuell nicht davon lösen kann, dass irgendwie immer Hangman, Swerve oder jetzt dann zuletzt auch noch Samoa Joe, der ja aktuell ja kein Teil der Shows ist, immer um diesen World-Title am Herumschwirren sind. Und da bin ich jetzt ganz bei dir, oder generell habe ich online viel halt diese Meinung gelesen, dass das halt einfach irgendwann ein bisschen zu viel wird. Und als ich das jetzt angedeutet hatte, beziehungsweise als dann ja auch, ich glaube, nach Grand Slam war ja, glaube ich, das Number One Contendership Match, als da dann feststand, dass Hangman halt dann auch wirklich der nächste Gegner sein wird, dachte ich jetzt dann auch zumindest sofort wieder, okay, ist natürlich ein Name, der erstmal relativ naheliegend ist, aber jetzt vielleicht auch nicht der spannendste Kandidat, aber definitiv ja dieses Match nicht gewinnen wird, weil MJF hat erst relativ kurz den Titel und jetzt nochmal Hangman wäre ja ein bisschen übertrieben. Jetzt haben wir aber natürlich den Fall, dass diese Stipulation sehr wahrscheinlich reinkommt. Und wir sind jetzt ja noch nicht in der Preview, deswegen möchte ich jetzt nicht noch genau darüber reden, wer ich glaube, wer gewinnt und was dann die Konsequenzen davon wären. Aber zumindest bringt das jetzt ja gerade nochmal eine gewisse Dramatik mit rein, dass das ja schon ein extrem folgenschwere Stipulation wäre. Also wir reden ja auch bei Hangman nicht darüber, dass das jetzt ein Kenny Omega ist, der wahrscheinlich nie mehr einen Vollzeit-Terminplan in seiner Karriere wresteln kann, sondern potenziell der Topstar der Company für die nächsten 10 Jahre ist. Und den aus dem World-Title-Picture so konsequent rauszuschreiben, wo ja AEW auch gezeigt hat, dass sie bereit sind, diese Konsequenz auch durchzuziehen, oder halt mit MJF ihren eigentlichen Kronprinzen im Roster nach so kurzer Zeit wieder den Titel verlieren zu lassen, obwohl die letzten Regentschaften jetzt alle nicht wahnsinnig lange gingen, also sowohl Samoa Joe als auch Hangman beispielsweise. Das wäre natürlich genauso ein mutiger Schritt, vor allem halt dann jetzt wieder die Zeit so zurückzudrehen und dann Hangman wieder den Titel zu geben. Also ich war vor allem nicht ganz glücklich, dass Hangman das Match gewonnen hat, weil genau aus dem Punkt, es ist wieder Hangman, es ist wieder MJF gegen Hangman, aber zumindest die Stipulation löst gerade in meinem sehr ratternden Kopf zumindest einige Fragezeichen aus, was ja nicht immer ein ganz schlechtes Zeichen sein muss. Ja, mir ist eben so der Vergleich in den Sinn gekommen, MJF gegen Hangman, das ist so wie dein Lieblingsgericht, was du gerne isst, aber wenn du das jetzt andauernd und fortwährend und immer wieder isst, irgendwann wird es auch langweilig. Ja, vor allem, es sind halt einfach mit Hangman unser Main-Character im Wrestling, wie er gerne bezeichnet wird, und mit MJF halt ja, wie von mir gerade ja schon gesagt, so dieser gefühlte Kronprinz von AEW, der große Topstar der nächsten Jahre ist, so wie er sich ja selber auch gerne bezeichnet, ist das natürlich naheliegend. Aber ja, um deine Worte gerade nochmal in den Mund zu nehmen, wenn du es halt jedes Mal bringst und halt das jedes Mal den Fans auch vorsetzt, irgendwann schmeckt es halt nicht mehr. Ich möchte mal dran erinnern, ein paar Jahre her, da gab es auf der WrestleMania-Card mal die große Ankündigung, hier AJ Styles gegen Shinsuke Nakamura. Ja, und alle gesagt, boah, geil, erinnert euch an das geniale Match, das sie in Japan gegeneinander hatten. Ja, und dann wurde das natürlich WWE-Style und nix und so. Also ich hätt so, wie du jetzt eben beschrieben hast, ich glaube, ich wäre am liebsten damit gegangen, hätten sie Swerve zum Herausforderer gemacht, weil wir MJF gegen Swerve jetzt in letzter Zeit eben nicht so oft hatten. Dann wäre Kenny aus der Geschichte erstmal raus gewesen und hätte sich eben auch mit Andrade kappeln können, der vielleicht jetzt in seiner Card-Position noch nicht genug gefestigt ist, um gleich glaubhaften Herausforderer zu bringen. Und das wäre auch wieder Fehde Heel gegen Heel gewesen. Und da hättest du dann Kenny und Andrade sich miteinander beschäftigen können und dann vielleicht irgendwie den Gewinner dieser Fehde dann als nächstes auf den Titel schicken können. Und das wäre, glaube ich, wesentlich fluffiger gewesen. Ja, ich meine, andererseits ist, also was heißt andererseits, ich möchte gar nicht widersprechen, ich möchte viel eher zustimmen, zeigt halt auch dieses ganze World-Title-Geschehen gerade, dass, daraus möchte ich eigentlich ein größeres Fass aufmachen, aber dass AEW so ein bisschen gucken muss, dass sie halt es trotzdem noch schaffen, in ihrem World Title Picture, frische Gesichter auch glaubwürdig reinzubekommen. Weil, wie eben jetzt schon gesagt, wir halt jetzt viel MJF, Hangman, Swerve, zuletzt Samoa Joe drin hatten. Und wir müssen an sich gar nicht drüber reden, dass AEW noch viele weitere Topstars rumlaufen hat mit einem Moxley, Takeshita, Omega, potenziell Ospreay, wenn er wieder da ist. Fletcher, also die Liste an potenziellen Namen ist ja lang, aber irgendwie müssen sie es halt auch wirklich gucken, dass die Leute da halt auch wirklich glaubwürdig in die Spots reinkommen und dann auch die Pay-Per-View-Matches bekommen, weil zuletzt hatten wir jetzt ja auch beispielsweise einen Brody King, der das ja auch wirklich für die Rolle gut gemacht hat, also ich meine, jeder wusste, dass es ein Übergangsgegner wird und keiner ist wahrscheinlich wirklich davon ausgegangen, dass er bei Grand Slam diesen Titel gewinnen kann, das war aber zumindest mal ein sehr guter Versuch, nur, dass man halt jetzt noch gucken muss, dass man halt solche Leute halt auch wirklich auf eine Pay-Per-View-Card bekommt, um halt dann eben das Main-Event eines Pay-Per-Views auch wirklich gut ausfüllen zu können, weil sonst wirkt es halt so ein bisschen wie die, späten 2000er Jahre bei WWE, wo gefühlt um die World Titles immer nur ein ewiger Dunstkreis aus Triple H, Randy Orton und John Cena dann irgendwie unterwegs war und wir gefühlt jeden Pay-Per-View irgendwie die gleichen Ansetzungen bekommen haben. Vergiss mir Edge nicht. Oder Edge dann beispielsweise. Also die ganzen Leute, die halt dann im Nachhinein auf ihre 15 World Title gekommen sind, gefühlt. Beziehungsweise hätte Edge wahrscheinlich auch geschafft, wenn er nicht verletzungsbedingt rausgegangen wäre. Mhm. Aber da finde ich, um das jetzt ein bisschen allgemeiner zu betiteln, da muss AEW gucken, dass wir da eine bessere Fluktuation drin haben. Und da könnte man dann wieder ein noch größeres Fass aufmachen mit dem Thema, wir können halt auch nicht jeden Mid-Card-Titlern irgendwelche anderen Main-Eventer und Topstars geben, weil sonst hast du jetzt einfach das Problem, dass wir in den ganzen Mid-Card-Titel-Fäden einfach jetzt gerade einen Jon Moxley, einen Kyle Fletcher, einen Takeshita, der jetzt keinen Titel hat, aber in der Fehde zumindest involviert ist, und einen potenziellen Okada halt alle gerade irgendwie verplant haben und jetzt wir bei den gleichen 5 Leuten sind, die halt potenziell Main Event füllen können, aber halt auch, wie gesagt, in dem Spot seit 2 Jahren rumdümpeln. Genau, also ich sag jetzt mal Moxley vielleicht, der war jetzt lang genug Champion, das war ja, glaube ich, so der letzte, der jetzt wirklich lange, lange den Titel hatte. Auch wenn er immer nur dem Pseudokoffer oder Marina ihm den Pseudokoffer hinterher tragen durfte, wo ja angeblich der Titelgürtel drin war. Das ist okay, wenn der erstmal rausgeht. Aber man hätte Kyle Fletcher aufbauen können. Vielleicht auch im Austausch gegen Andrade, ist dieselbe Fraktion. Andrade ist aber so gesehen noch neu. Und ich sag mal in Anführungsstrichen unbekannt, den hättest du erstmal in tieferen Regionen erstmal aufbauen können. Und Fletcher wäre jetzt bereit gewesen, das haben wir ja auch schon seit Monaten, fast Jahren gesagt, der ist reif für den Main Event. Ne? Und du hättest den einen Fehler, den sie gemacht haben, Fletcher hat Ciampa den Titel abgenommen. Hätte man das Match irgendwie unentschieden ausgeweitet, war ja Time Limit, hätte man das Time Limit auslaufen können, hätte man Fletcher jetzt nicht beschädigt, Ciampa wäre Champion gewesen oder Ciampa hätte ganz knapp gewonnen, wäre für Fletcher jetzt auch nicht so das Problem gewesen. Der Titel wäre da erstmal raus gewesen. Ciampa ist ein einmaliger Charakter, wenn er sein Psycho-Gimmick da ausleben darf. Der kann so einen Titel auch tragen und Fletcher wäre frei gewesen, um in die Main-Riege aufzusteigen. Aber nee, man packt da lieber Andrade rein, der noch verhältnismäßig neu ist und müssen wir damit leben. Vor allem Fletcher wäre an sich ein schöner Name gewesen dafür, weil in seinem Alter es natürlich auch kein Problem gewesen wäre, wenn er halt da jetzt mal ein Pay-Per-View-Main-Event verlieren würde und dann trotzdem in den nächsten 1-2 Jahren sich den World-Title mal holen könnte. Und dann hättest du halt trotzdem die relativ junge Regentschaft von MJF noch weiter laufen lassen können und dann immer noch deine ganz großen, ich nenne es jetzt mal klassischen Main-Eventer wie, keine Ahnung, Hangman oder Swerve oder Omega in den nächsten 4, 5, 6 Monaten halt dann wieder zurück in das World Title Picture stecken können. So, ja, jetzt haben wir halt ein Match, was wir gefühlt schon mehrfach in den letzten Jahren hatten, was, wenn ich ehrlich bin, so wirklich halt nur spannend durch diese Stipulation gekommen ist. Und wenn wir nochmal bei der Stipulation dann auch bleiben, ich glaube, das Thema Cody Rhodes bei AEW ist eins, wo wahrscheinlich in den letzten Jahren so unfassbar viel gesprochen wurde, ob es ein Fehler war, ihm diese Stipulation reinzudrücken, dass er nicht mal den World Title antreten darf, ob das schon das Anfang vom Ende von ihm war. Und alles Weitere, was dann passiert ist, ist ja hinlänglich bekannt. Er ist zu WWE gegangen und wurde da der größte Topstar, was er vielleicht auch bei AEW hätte sein können, wenn er eben mal den World Title hätte halten dürfen, mit ganz viel Konjunktiv drin. Nur, dass wir halt jetzt praktisch in einer ähnlichen Stelle sind, dass wir gefühlt das Top-Babyface der Company haben, das gerade mit einem Bein sich für die nächsten Jahre komplett ins Ausgeschossen hat und es einfach schwer wird, einen großen Namen heiß zu halten, wenn man ihn halt nicht mehr ins World-Title-Picture reinbucken kann. Und einerseits finde ich es, wie ich eben schon gesagt habe, an sich positiv und spannend, dass man halt in so ein Match so eine mutige Stipulation mit reinbringt. Andererseits ist natürlich da jetzt auch wieder das Risiko, dass man halt damit mit Hangman den Main-Character des Wrestlings bis auf alle Ewigkeit aus den absoluten Top-Positionen des Rosters entfernt. Und das kann gefährlich werden, weil irgendwann vielleicht kommt er dann nicht mehr so over als Babyface, wenn er nicht mehr den Titel haben kann. Und dann haben wir den nächsten prominenten Namen, der vielleicht dann zu WWE geht. Naja, mal gucken. Vielleicht macht er dann da ja auch so eine steile Karriere wie Royce Keys. Schauen wir mal, wie steil da die Karriere wird. Aber du hast recht. Müssen wir dann halt schauen. Ist halt Tony Khan, der das so haben will, und he's living on the edge. Okay, dann kommen wir gerade noch zu zwei Namen, die gerade schon mehrfach gefallen sind, aber jetzt besonders bei der letzten Dynamite-Ausgabe nochmal besonders relevant waren, weil sie halt auch da eben den Main Event der Show gefüllt haben. Kenny Omega und Swerve Strickland. Omega kam ja auch erst vor relativ kurzer Zeit dann wieder zurück. Beide haben sich auch sehr klar positioniert mit Ambitionen als Topstars der Singles Division und so weiter. Die dann auch noch im Dunstkreis des World Titles geblieben sind, auch wenn jetzt natürlich, wie wir gerade ausführlich besprochen haben, andere zwei Leute da jetzt in dem Match stehen werden, sodass wir dann da zwischen den beiden am vergangenen Mittwoch ein Singles-Match hatten. Besonders interessant, klingt jetzt dumm der Satz, wie bei den meisten Matches, besonders interessant war natürlich das Ende, als Omega den V-Trigger angesetzt hat, aber Aubrey Edwards als Ref getroffen hat, weil Swerve sie halt dann noch dazwischen gezogen hat. Ab dann wurde natürlich das absolute Finish dann auch eingeleitet. Swerve gewinnt dann praktisch am Ende, hat danach aber weiterhin Kenny Omega angegriffen, auch durchs Kommentatorenpult befördert, womit jetzt ein Kenny Omega wahrscheinlich erstmal wieder so aus den Shows geschrieben ist, dass er in den, ja, nicht auftauchen dürfte, weil sonst hat dieser Angriff keinen Sinn ergeben. Und wie man es zumindest gelesen hat, wahrscheinlich auch kein Match bei Revolution bestreiten wird. Das heißt, Omega ist jetzt weg und Swerve auf der anderen Seite wirkte jetzt natürlich auch besonders durch dieses Match wieder besonders heelig. Ich glaube, der Angriff wäre sonst nicht notwendig gewesen, wenn wir jetzt weiterhin als Face Swerve agieren würden, den wir zumindest in den letzten Monaten hauptsächlich hatten. Wodurch wir jetzt mit Omega erstmal wieder ein Babyface haben, was rausgeschrieben ist, und mit Swerve jetzt wieder relativ eindeutig noch einen weiteren Heel im World Title Picture drin haben, was bei einem Heel Champion und einem potenziellen Hangman, der bald nicht mehr antreten darf, schon ein bisschen schwierig werden könnte. Ja, man muss ja auch bedenken, ist ja nicht nur Swerve jetzt, den ordne ich jetzt nach der Aktion auch auf der Heel-Seite ein. Ich glaube, Prinz Nana hat auch angemessen geschockt geguckt, da hat das gar nicht verstanden, dass er auf Kenny dann noch losgegangen ist, ob das er ja schon gewonnen hatte, wenn ich das recht in Erinnerung habe. Andrade ist auch nicht Face, ja, und der dümpelt ja auch so am Rande da noch mit rum. Ein Kyle Fletcher, wir hatten ihn vorhin schon angesprochen, ist auch nicht Face. Ja, nun hurra, im World Title Picture ist Hangman wieder der einzige Face, der da im Moment mitspielen darf. Kenny, wie du sagst, müsste ja jetzt logisch erstmal aussetzen, sonst wäre der Angriff eigentlich sinnlos gewesen. Dann sind wir fast schon wieder wie bei WWE, wo das leuchtende Leuchtfeuer, der Leuchtturm Cody in der Mitte steht und alle Heels um ihn herum überstrahlt. Ja, und das lässt halt auch so ein bisschen die Frage stellen, wie man halt jetzt ein bisschen zukünftig plant. Also erstmal, ich glaube, zum Match, das werden wahrscheinlich mittlerweile, wir nehmen jetzt gerade am Sonntagnachmittag auf, alle gesehen haben. Ich glaube, über die große Qualität der beiden in Ring muss man nicht mehr viel sagen. War ein super Match. Ich habe gerade kurz meinen Faden verloren, wenn ich ehrlich bin, was ich jetzt sagen wollte. Du hattest über Swerve und Kenny im Ring gesprochen, dass wir über ihre Fertigkeiten sind sie erhaben. Na, also die stehen nicht in Zweifel, aber. Ja, dass jetzt so ein bisschen die Frage wieder ist, und jetzt planen wir mal doch vielleicht ein bisschen Fantasy-Booking-mäßig die nächsten Wochen durch. Wenn jetzt MJF wirklich gegen Hangman gewinnt und Hangman darf nicht mehr um den World Title antreten, dann weiß ich nicht, inwiefern man sich jetzt damit einen Gefallen getan hat, weil Swerve ja jetzt, also so ein Sieg ist groß. Wir müssen nicht darüber reden, dass ein Single-Sieg in einem Main-Event von der Dynamite-Ausgabe von Swerve gegen Kenny Omega eigentlich einen dazu befähigen sollte, ein potenzieller Hauptherausforderer für den World Title zu sein, weil das kommt nicht oft vor. Jetzt haben wir halt aber einen Heel-Turn, sodass wir Heel gegen Heel stellen müssten. Und wenn wir jetzt nicht gerade irgendwie MJF dann für eine potenzielle Storyline zwischen den beiden so hinbiegen, dass wir ihn dann irgendwie kurzzeitig mal so ein bisschen so Alibi-Face machen, der durch ein paar witzige Promo-Duelle vielleicht dann doch ein paar Pops bekommen kann, ist es halt schwierig, die beiden dann doch irgendwie gegeneinander zu stellen. Das heißt, die Frage ist jetzt ja nicht nur, wie kriegen wir das nächste Top-Baby-Face aufgebaut, falls MJF gewinnen sollte, sondern halt auch, was machen wir jetzt mit einem Swerve, der ja doch, wie gesagt, diesen sehr großen Moment, diesen sehr großen Sieg bekommen hat, wo ich jetzt auch gerade ehrlich gesagt nicht weiß, was der ab nächste Woche tun soll, weil jetzt hat er Kenny besiegt, die ganzen anderen genannten Namen, die hauptsächlich irgendwie Teil der Don Candice Family sind, sind bekanntermaßen auch Heels. Hangman jetzt auf verschiedenen Hochzeiten tanzen zu lassen, der mit seinem alten Freund und Feind Swerve jetzt nochmal irgendwie verkehren soll, wäre auch ein bisschen komisch. Also was machen wir mit Swerve Strickland? Den lassen wir um den verschwundenen Titel antreten, der seit Wrestle Kingdom nicht mehr gesehen wurde. Den schickst du dann einfach auf Okada und die International Championship. Weil die Unified Championship gibt's ja nicht mehr, nicht? Und Okada ist ja bei Wrestle Kingdom in Tanahashis letzten Match wieder mit dem alten International Title zum Ring gekommen. Also scheint er ja noch offiziell dessen Titelträger zu sein. Da kann er den ja auch mal wieder verteidigen. Und Okada gegen Strickland. Ja, ich meine, wenn du mit 12 nichts anzufangen weißt, ist Okada vielleicht jetzt nicht die schlechteste Idee, ihm was zu tun zu geben. Wobei wir ja auch da ja in der Theorie wieder Heel gegen Heel hätten, solange Okada nicht irgendwie aus der Don Callis Family rauskommt. Ja, also genau, dieses Aftermath im Kenny gegen 12 Match, das macht so manche Optionen, die man sich da im Fantasy Booking hätte aussuchen können, doch etwas unwahrscheinlich und wie blöd Heel gegen Heel rüberkommt, sieht man ja im Moment beim auch ein bisschen bei AEW in der Auseinandersetzung Death Riders gegen Don Callis Family. Als sie da angefangen haben, sich da im Multiman-Matches zu kappeln und fortwährend und immer wieder, und ich frage mich, das sind doch beide Heel-Stables, was soll das? Was bringt das denn? Wieso haben die jetzt Beef aufeinander? Das wird ja, glaube ich, auch nie so recht erzählt. Na, und so, das wäre dann so, ja, wenn Titel mit drin ist, kannst du ja immer noch sagen, ey, ich will dein Gold. Das ist ja meist Anlass genug, aber hier gegen hier ist nie so leicht einleuchtend und glaubhaft zu erzählen. Ja, absolut. Ich meine, zu den Death Riders kommen wir gleich noch. Mox wirkte ja generell nach seinem Sieg gegen Okada generell ein bisschen faciger, zumindest Tweener-mäßig, wohingegen die restlichen Death Riders noch sehr heelig unterwegs sind. Also ja, da ist irgendwie eine ganz ungreifbare Situation irgendwie auch da, gerade weil du innerhalb eines Stables irgendwie nicht so ganz klare Fronten hast, was das angeht. Andererseits, um jetzt wieder auf Swerve und die ganze andere Geschichte darum zu kommen, wirkt es für mich jetzt auch gerade so ein bisschen so, als wenn man durch diesen Swerve-Sieg ihn vielleicht schon wieder in Stellung bringen möchte, um ihn halt dann gegen Hangman antreten zu lassen, der halt dann vielleicht doch gegen MJF gewinnt, sodass du halt dann auch da wieder die alte Platte auflegen kannst, dass du halt dann doch wieder Hangman gegen Swerve auf die Spur bringst, auch wenn wir das auch schon mehrfach in den letzten Jahren hatten. Mal ganz ehrlich, dann haben wir bald die 99-2000er WCW-Verhältnisse, wo gefühlt der World Title bei jeder zweiten Show gewechselt ist. Das wäre auch nicht optimal. Ganz bestimmt nicht. Na, also ich meine, wenn du sagst, wir haben viele Leute auf dem gleichen Level und wollen das glaubhaft machen, dass das immer sein kann, dass untereinander der Titel mal wechselt, das ist ja schön, aber das sollte dann auch nicht Standard werden. Das sollte hin und wieder auch mal jemand mit zwischen sein, der ihn vielleicht dann auch mal ein paar Monate trägt, so 3 oder 4 oder so. Und MJF, der kann das halt. Der ist ja auch bisher erst einmal World Champion gewesen. Lass den doch jetzt mal ein bisschen laufen. Nicht? Er gewinnt jetzt gegen Hangman. Dann kannst du den mit der Match Stipulation halt rausschreiben. Ne? Sagen hier, oh, der muss jetzt erst, hat Sinnkrise und muss erstmal wieder zu Frau und Kind nach Hause sich fokussieren. Oder von irgendwelchen Verletzungen erholen. Ja, und aber dann hast du das Problem. Du hast kein Face hinter ihm, den du sofort ins kalte Wasser werfen kannst, als glaubhaften Herausforderer. Und dann brauchst du auch nicht irgendein Dulli XY aus dem Lockerroom ein Eliminator-Match geben, wo dann jeder weiß, der gewinnt den Titel nicht. Zumindest die Hoffnung, die ich jetzt gerade in dem Aspekt vielleicht noch habe, um doch noch ein gutes Face da irgendwie in die Szene reinzubringen, ist ja auch die Tatsache, dass ein Will Ospreay beispielsweise jetzt ja vermehrt auch seine Promo-Videos bekommt. Ja. Deswegen würde es mich fast wundern, wenn wir ihn nicht entweder unmittelbar vor, während oder unmittelbar nach Revolution dann doch wieder zurückbekommen würden, weil sonst würde es mich dann doch stark wundern, mehrere Videos pro Woche, also wir kriegen im Normalfall bei Dynamite und Collision jeweils ein Hype-Video für Will Ospreay, ihn dann so prominent erscheinen zu lassen, auch wenn er natürlich nicht selbst anwesend ist, wenn man jetzt nicht irgendwie zumindest die grobe Klarheit hat, dass er bald wieder seine In-Ring-Freigabe bekommen könnte. Das wäre das einzige, da hast du recht, das einzige Szenario, wie ich mir die Geschichte, so wie sie jetzt steht, gefallen lassen könnte. MJF gewinnt bei Revolution gegen Hangman, egal wie, das Match dann, also welches Stipulation dann nun kommt. Na, Hangman ist erstmal raus und dann MJF feiert mit seinem Triple B im Ring. Die Show geht schon fast auf. Er sagt vielleicht noch etwas, hier kein Herausforderer mehr, und dann setzt die Musik von Ospreay ein. So, dann hast du ein Programm um den World Title hin zu Double or Nothing aufgebaut. Kannst MJF, damit du die Zeit füllst, dann schön sneaky heelmäßig vor Ospreay weglaufen lassen, und irgendwann hat der den dann trotzdem so weit, dass er in einem Match zustimmt. So, dann bist du bei Double or Nothing, und da kannst du vielleicht dann auch das endlich so bringen, dass Ospreay seinen ersten großen World Title bei AEW dann auch tatsächlich gewinnt. Und dann hätte der MJF wieder ein paar Monate den Titel gehabt, wäre auch schön gewesen, und dann kann Ospreay den Titel nach London tragen und so weiter und so fort, und du hast fast das ganze Jahr wieder fertig. Ja, aber weil das alles noch ein bisschen sehr viel Zukunftsmusik ist, ja, warten wir erstmal die nächsten Wochen ab, und besonders vielleicht auch erstmal nächsten Mittwoch, weil wir da ja wahrscheinlich zumindest mal eine Klarheit dann haben, wie die Stipulation aussehen wird, und ab dann können wir immer noch ausgiebig darüber reden, diskutieren und philosophieren, wie das in den nächsten Wochen aussehen kann. Dementsprechend können wir gerade erstmal springen, beziehungsweise vom einen World Title zum anderen World Title gehen, nämlich zur Women's World Championship. Da, um jetzt mal kurz die letzten Wochen nochmal Revue passieren zu lassen, hatten wir noch Ende Januar den Fall, dass wir ein erstes Match zwischen Chris Deadlander und Tekla hatten, das Chris Deadlander noch gewinnen konnte. Die beiden waren aber noch nicht ganz fertig miteinander. Es wurde dann im Verlauf des Februar-Anfangs ein Rückmatch angekündigt. Dann wurde auch irgendwann die Stipulation klar, dass es nämlich ein Strap-Match werden sollte. Das konnte dann Tekla nach Eingriffen, natürlich durch ihr Triangle of Madness, dann gewinnen, sodass wir unsere erste deutschsprachige Women's World Championess haben. Seitdem ist da nicht mehr irre viel passiert, bis jetzt auf ein paar Erwähnungen bei Dynamite und Collision in der vergangenen Woche. Da hieß es nämlich, dass Chris Deadlander jetzt noch keine Ringfreigabe bekommen hat. Deswegen ist ein Name wieder ins Spiel gekommen, der jetzt wirklich seit, ich glaube, 8 Monaten nicht mehr relevant war, nämlich Thunder Rosa. Die hat dann jetzt bei Collision auch schon, ich meine, es war gegen Julia Hart gewonnen, oder Sky Blue, aber ich glaube, es war Julia Hart. Und damit haben wir da wieder eine potenzielle erste Gegnerin für die neue Regentschaft von Tekla. Bevor ich das jetzt an dich noch abgebe, eine Sache, die mir da sofort auffällt, und das ist nämlich auch was, worüber wir schon viel in diesem Podcast gesprochen haben, sei es wir beide oder David und ich. Man macht damit jetzt gerade so ein bisschen, glaube ich, denselben Fehler wie bei vielen anderen, besonders in der Women's Division, dass man da entweder eine Debütantin oder eine Rückkehrerin, letzteres ist ja Thunder Rosa in dem Fall, sofort nach einer ewigen Pause wiederholt, gegen eine Titelträgerin stellt, sie ja ziemlich sicher, und da würde ich mich jetzt mal wirklich festlegen, verlieren lässt und jeglicher Impact, jeglicher Eindruck von diesem Comeback ist in dem Moment weg, wo sie ihr erstes relevantes Match verliert. Und da verstehe ich ehrlicherweise nicht, wie man auf die Idee kommt, dass Thunder Rosa eine optimale erste Gegnerin für eine Regentschaft ist, weil ja, also es haben viele Frauen in den letzten Jahren bei AEW vorgemacht, die dann irgendwie mit Vorschusslorbeeren gekommen sind, ein großes Match verlieren und ab dann enorme Probleme hatten, jemals nochmal aus der Midcard rauszukommen. Von daher, also du darfst mir gerne widersprechen, so wie du mir natürlich jederzeit widersprechen darfst, aber ich habe das jetzt nicht sonderlich positiv wahrgenommen in der letzten Woche, wenn ich auch natürlich positiv wahrgenommen habe, dass wir eine deutschsprachige Championess haben. Das möchte ich damit jetzt auf den Tisch gehen. Das sowieso. Team Tegla, auf jeden Fall. Du hast schon insofern recht, dass Thunder Rosa, ja, ist jetzt halt dann eine Herausforderung, die kann, ist jetzt wieder da, kannst du ins Match werfen, wird verlieren. Sie hat ja das zusammen mit Chris Statlander Backstage, ich glaube, bei René Paquette gestanden und die haben gesprochen. Da hatte ich eher so Vibes, dass die beiden damit Chris jetzt, nachdem sie endlich die Bürde World Championess losgeworden ist, was zu tun hat, dass sie die beiden vielleicht als Team in die Tag-Team-Szene mit reinwerfen kannst. Glaube ich, würde ich die beiden eher sehen und dass die Thunder Rosa-Geschichte jetzt nicht zu hoch gekocht wird, was den World Title angeht. Vielleicht kriegt sie ein Match, wird dann verlieren. Vielleicht, weil die Sisters of Sin eingreifen und na, so name it, das wird ja dann auch zu zum Heel Tekla passen und dann schaust du, dass du für Tekla dann eine ordentliche Herausforderung aufgebaut bekommst. Auch hier haben wir wieder so ein bisschen das Problem. Du hast jetzt nach Chris Statlander, ich sag mal, niemanden parat stehen, der jetzt nicht irgendwo anders gebunden ist. Ich sag, Willow Nightingale, ne? Die ist nun TBS-Championess, die du da gleich als aufgebauten Face um den großen Titel einschmeißen kannst. Das Einzige, was da auch wieder wäre, ist ähnlich wie beim wie dein Szenario, was du skizziert hast zum Herren World Title, wenn du plötzlich, also hier eine Tekla gewinnt dann gegen Thunder Rosa und dann kommt auf einmal Mercedes zurück und ist Face. Ne? Die ist jetzt auch schon lang genug weg. Dann kann sie erzählen, oh, hier sind Krise, bla, und hab eingesehen, war nicht der richtige Weg, ihr habt Besseres verdient, bla, blub, dann ist sie als Face aufgebaut und eine Mercedes, die kannst du immer auch aus dem kalten Wasser direkt an World Title setzen und ich Tekla gegen Mercedes, das wäre durchaus auch ein Match, was ich gerne sehen würde. Das definitiv und vor allem auch die Frage habe ich mir jetzt auch schon gestellt, weil wir einfach da jetzt, glaube ich, so ein bisschen, und da muss man jetzt, glaube ich, gar nicht großes Booking kritisieren, weil das eigentlich eine normale Folge davon ist, wenn man halt jetzt sehr viel die gleichen Champions bei sehr langen Regentschaften hatten, so wie es jetzt ja auch zuletzt war mit Mercedes Moné und Toni Storm über die meiste Zeit, dass wir einfach jetzt bei den Frauen einfach wenig aufgebaute Contenderin für das World Title Picture aktuell haben. Chris Statlander ist jetzt als frühere Championess, denke ich mal, erstmal raus. Und was wahrscheinlich auch ganz gut ist, Toni Storm ist immer noch mit vielen anderen Dingen beschäftigt, die wir jetzt ja auch schon wahrscheinlich ausreichend um den Titel auch hatten. Willow hast du gerade schon angesprochen. Und dann ist ja einfach die Women's Division schon relativ dünn besetzt, deswegen auch Mercedes Moné war da auch für mich jetzt der erste Name, der mir jetzt in den Sinn gekommen ist, die jetzt ja auch für die nächsten Wochen zumindest auch schon wieder angekündigte Matches für England und Frankreich beispielsweise jetzt bestätigt hat, deswegen grundsätzlich wäre das ja möglich. Da wäre halt natürlich dann die Frage, lässt du dann da Tekla gegen Mercedes gewinnen in dem potenziellen Fall? Hast du da wieder denselben Aspekt, den wir jetzt auch schon teilweise bei Thunder Rosa bekommen werden, denke ich zumindest mal, dass wir jetzt hier eine Rückkehrerin haben, die zwar nicht verletzt war, aber zumindest längere Zeit raus war, um dann sofort ihr erstes Match zu verlieren. Oh. Oder lässt du Tekla halt nach 1-2 Monaten sofort den Titel wieder abgeben? Also da möchte ich einwenden, dass eine Mercedes, auch wenn sie raus ist, im Regal wesentlich höher liegt als eine Thunder Rosa, ohne der was. Auf jeden Fall, auf jeden Fall. Na, also da wirst du, wenn du jetzt Tekla nicht gleich wieder den Titel verlieren lassen willst, wirst du da wahrscheinlich irgendwie mit Fuck-Finish oder unklarem unentschieden Ende, bla, blub, arbeiten können, damit Mercedes hinterher dann eine Argumentation hat, den Titel weiterhaben zu wollen. Ja. So würde ich eher in die Richtung gehen. Aber eben ist mir noch so ein Name eingefallen. Sag mal, ist sie immer noch verletzt oder mag Toni sie einfach nicht mehr? Warum hat Frau Doktor keine Sprechstunde mehr? Stell dir jetzt mal vor, Tekla gewinnt gegen Thunder Rosa und plötzlich hörst du nur The Doctor will see you now und dann setzt die Musik ein. Frau Doktor hat sich dazu sogar noch vor wenigen Tagen geäußert, wo auch noch bei uns bei wrestling-infos.de in den nächsten Tagen noch ein Artikel zu online kommt, wo sie gesagt hat, dass sie grundsätzlich bereit für eine Rückkehr wäre, fit ist, und da einfach die Situation, glaube ich, generell so ein bisschen schwierig eher ist. Also das hat sie jetzt nicht in der Form gesagt, aber ich glaube... Ja, also da waren irgendwie so Backstage, ich sag mal, wie nennt man das? Backstage-Heat. Ja, also sie ist jetzt, glaube ich, seit ungefähr 1,5 Jahren raus. Von daher ist es, glaube ich, da einfach gerade schwierig abzusehen, was da wirklich gerade der Stand der Dinge ist und wir wahrscheinlich alle nicht genug darüber wissen, um da jetzt wirklich etwa, also konkretere Aussagen darüber tätigen zu können. Aber ja, natürlich, das wäre ein Name, der ist grundsätzlich aufgebaut, den man da jederzeit wahrscheinlich reinwerfen kann, selbst wenn es dann nur eine potenzielle Übergangsgegnerin sein soll. Aber ich glaube, Britt Baker, das ist gefühlt so ein fast schon Phänomen, warum diese Frau so lange raus ist, dass ich, glaube ich, nicht damit rechnen würde, dass sie jetzt in dem Moment kommen wird. Ich würde es mir wünschen, aber auch da... eher gesagt, dass sie wahrscheinlich bald bei WWE aufkreuzen könnte, anstatt dass sie nochmal eine große AEW-Zukunft bekommt. Ja, aber es ist halt, solange wir keine Klarheit haben, was aus ihr wird, ist sie immer noch so ein Name, der im Hintergrund rumwabert. Und ich sag mal, nachdem WWE CM Punk zurückgenommen hat, halte ich im Wrestling grundsätzlich nichts für unmöglich. Das stimmt absolut. Ja, da kann auch eine Britt Baker sich am Riemen reißen und ihre Backstage-Streitigkeiten beiseite legen oder sagen hier, okay, ich reiß mich hier jetzt an Riemen, ich möchte noch eine Chance, ne? Weil die Amis sind ja auch immer sehr groß darin, Leuten eine zweite Chance zu geben. Das auf jeden Fall, definitiv, das möchte ich gar nicht abstreiten. Ich glaube, und hier ist auch wieder viel, was wäre, wenn, weil wir nicht mal eine Ankündigung für Revolution haben, aber da könnte es auf jeden Fall spannend werden, wenn Tekla ziemlich sicher nach Revolution immer noch World Champion ist, dass wir da einfach auch aus deutscher oder europäischer oder deutschsprachiger Perspektive einfach hoffen müssen, dass sie auch ein entsprechendes Booking als World Championess bekommt, weil wenn man halt dann nicht die großen Gegnerinnen auch besiegen kann, weil sie einfach nicht in diese Matches gesteckt wird, dann kann natürlich auch immer eine Regentschaft schnell schwierig werden, wenn da halt nur, und das meine ich nicht negativ gemeint, nur Thunder Rosas halt auf dich warten. Da ist zumindest die Hoffnung meinerseits dann noch da, dass sie zumindest auch in Zukunft dann auch die großen Gegnerinnen im Ring gegenübergestellt bekommt. Dann können wir erstmal weitergehen und von mir aus gerade einen Namen aufgreifen, der jetzt auch wieder 1-2 Mal gefallen ist, nämlich Toni Storm, beziehungsweise noch eine Sache, auf die wir eingehen können, ist halt das Hair vs. Hair Match, was vielleicht jetzt noch ein bisschen relevanter war, auch wenn es jetzt schon 1,5 Wochen in etwa zurückliegt. Da hatten wir nämlich die Stipulation, dass wir Orange Cassidy und Toni Storm gegen die Death Riders in Form von Wheeler Yuta und Marina Shafir in einem Mixed Tag Team Match hatten, die sich halt über Wochen natürlich aufgeschaukelt haben, wo es dann ein Hair vs. Hair Match gibt mit der Stipulation, dass derjenige oder diejenige, der beziehungsweise die den Pin einstecken muss oder halt generell das Finish am Finish beteiligt ist, dann die Glatze rasiert bekommt. Und das ist dann am Ende gegenüber Wheeler Yuta passiert, der ja mittlerweile eine ordentliche Matte auf dem Kopf hat wachsen lassen in den letzten Monaten, der dann auch umgehend danach auch die Glatze geschoren bekommen hat. Viel mehr ist da wahrscheinlich gar nicht so groß zu sagen, weil das wahrscheinlich das absolute Highlight in der Storyline in den vergangenen Wochen waren. Also dieses Hair versus Hair Match. Ich glaube, es hat auch generell viel Aufmerksamkeit bekommen. Aus rein Unterhaltungssicht, Entertainment-Sicht war es natürlich ganz unterhaltsam. Ist natürlich die Frage, wie lange man jetzt auch beispielsweise dieses Duo aus Orange Cassidy und Toni Storm wirklich noch nutzen möchte, weil an sich ist jetzt ja diese Geschichte zwischen, ich nenne es jetzt mal Toni Storm und den Death Riders, schon ganz gut auserzählt, würde ich sagen. Ja, definitiv. Also ich wüsste jetzt nicht, wie man die beiden da, außer du willst sie jetzt als großes Liebespaar oder so aufbauen, aber was, dann sitzt Mina im Hintergrund und zieht einen Flunsch. Nee, das war jetzt so eine funny Geschichte zwischendurch. Ja, Wheeler hat jetzt die Haare geschoren bekommen, und damit ist das auch vorbei. Und dann sehe ich auch eher Orange weiter Orange-Dinge machen und Toni kann dann wieder mit Mina Timeless Love Bombs spielen und Tag Team machen oder vielleicht irgendwann dann doch nochmal wieder um einen Singles-Title antreten, und dann ist das auch ganz gut so. Das war so eine Fehde zwischendurch, so bei ein paar Shows, jetzt nicht groß auf Pay-Per-View-Card, die muss es ja auch mal geben. Man kann ja nicht nur die Shows mit zwei, drei großen Fehden und sonst nur so Dar-Matches füllen. Absolut. Dann können wir das auch direkt als Übergang nehmen zu der eigentlichen Death Rider Storyline. Das haben wir auch ja eben schon teilweise angesprochen, nämlich Jon Moxley gegenüber der Don Callis Family, hauptsächlich in Form von Konosuke Takeshita. Der Aufbau zwischen den beiden hat sich, ja, wie soll man sagen, eigentlich darüber aufgebaut, dass eigentlich Jon Moxley mehrere Matches gegen Don Callis Family Mitglieder hatte, wie auch einige Six-Man Tag Team Matches zwischen den beiden hatten. Ist mittlerweile eigentlich ein Running Gag, ist, dass die Dynamite-Ausgabe mittwochs immer von Jon Moxley irgendwie eröffnet wird. Und das hat sich halt dann darin kulminiert, dass es dann die erste Titelverteidigung von Jon Moxley gegen Takeshita gab, wo wir dann aber ein Time-Limit-Draw bekommen haben. Sodass wir da dann jetzt mittlerweile auch im Hinblick auf Revolution die Ankündigung haben, dass es ein erneutes Titelmatch zwischen den beiden geben wird, aber diesmal ohne Time Limit. Das heißt, wir werden, ich sage jetzt mal sehr wahrscheinlich, weil im Wrestling alles möglich ist, einen eindeutigen Sieger bekommen, sodass sich hier zumindest relativ, ja, charmant hätte ich jetzt gesagt, die Storyline zwischen den beiden halt lang genug gestreckt haben, dass es halt auch für Revolution funktioniert, um, auch was du ja gerade gesagt hast, um das aufzugreifen, dass man ja nicht immer jede Show für jeden Pay-Per-View machen kann, dass man zumindest auch zwischen den beiden halt ein großes Match bei einer Weekly hatte, was dann eben keinen eindeutigen Sieger gefunden hat, um das halt jetzt noch weiter aufzubauen. Damit hätten wir halt dann um den Continental-Titel halt wieder das nächste Match zwischen Jon Moxley und der Don Callis Family, weil wir ja da, dürfen wir ja noch nicht vergessen, ja auch noch beim Titelgewinn von Moxley ja erst den Sieg gegen Okada hatten, was ja natürlich auch ein Mitglied der Don Callis Family war. Diesmal würde ich dir die ersten Worte dazu geben, bevor ich wieder die Zusammenfassung plus erste Meinung dazu übernehme. Danke, danke. Ja, ich hoffe, Takeshita wird hier endlich seinen ersten Singles-Title bei AEW gewinnen. Ich finde, er wäre dran und Continental Championship, die ist eigentlich unter Moxleys Level. Na, da weiß ich jetzt nicht, warum man ihm die gegeben hat. Es wird seine Gründe gehabt haben. Dann kann Takeshita die gewinnen. Und ich sag mal, vielleicht im weiteren Jahresverlauf, wir haben ja auch immer noch die Tension zwischen Takeshita und Okada gehabt, gehen die beiden dann in eine Fehde und einer von beiden verlässt dann die Family und du kannst am Ende Title gegen Title machen. Wir haben unsere Unified Championship wieder. Und alle fragen sich, warum haben wir jetzt ein Jahr diesen Scheiß gehabt? Ja, auch da ist halt wieder der Punkt, den wir eben angesprochen haben, wo ich mich gar nicht groß wiederholen will, dass wir eigentlich zwei Leute für den Midcard-Titel haben, obwohl wir dieses Match problemlos auch im World-Title haben könnten. Ich möchte mal kurz erinnern, was uns vielleicht auch zu unserem Thema zurückbringen würde, was wir vorhin hatten, zu wenig neue Gesichter im World-Title. Wir haben vier fucking Midcard-Titel gleichzeitig. Das sind definitiv mindestens 2 zu 4. Ja, vor allem mit einer interessanten Konstellation, wenn wir halt wirklich im Zweifelsfall ab Revolution halt 3 davon in der gleichen Fraktion halt dann drin haben. Und ja, da sind ja die Risse mittlerweile schon sichtbar. Ob wir dann da wirklich irgendeine Form von Title versus Title bekommen mit einer Unification, steht natürlich ein bisschen in den Sternen, vor allem weil da jetzt auch ein bisschen für mich die Luft in dem Sinne raus ist, dass wenn wir jetzt schon die eine Unification hatten, was aber einfach nur damit geendet ist, dass dieser Titel einfach wieder in zwei gebrochen wurde, dass wir jetzt ja wieder die Continental und International Titel als separate Titel haben, ist natürlich auch der ganze Witz an so einem Unification-Match ziemlich schnell raus, weil dann ist es ja generell ein bisschen wertlos, den Titel zu vereinigen, wenn du den ein halbes Jahr später wieder aufbrichst. Da stimme ich dir zu, aber das hat unseren Toni doch noch nie gestört. Ich erinnere dich nur an die Triple Crown, die gefühlt ja, 3 Wochen gehalten hat, bevor sie wieder auseinandergebrochen ist. Ja? Und dann, also das kratzt auch Herrn Kahn nicht. Wenn der sagt, Unification, dann wird unifiziert und eine Woche später wird er wieder gebrochen, auseinandergesplittet. Ja, da ist halt natürlich dann auch die Frage, wie gesagt, ob man dann wirklich den Schritt geht und halt alles innerhalb der Don Callis Family machen lässt. Man kann, also der TNT-Titel hat ja auch zuletzt gezeigt, dass du den auch theoretisch wieder Woche für Woche wechseln lassen kannst. Vielleicht ist ja dann bis Revolution Kyle Fletcher schon gar nicht mehr TNT-Champion, sodass man dann auch Kyle Fletcher gegen Takeshita stellen kann, sodass halt auch da wieder nur ein Titel auf dem Spiel steht. Nee, ich hatte beim letzten Mal, wo ich dabei war oder irgendwie in einem Offline-Gespräch ja auch mal gesagt, man muss in diese 4 Titel irgendwie eine Struktur reinbringen, dass du eindeutig sagst, hier, die International Championship ist so der Titel für die Upper Mittelklasse, ne, so kurz vor Main Event, so der letzte Titel, den du dir holen kannst, bevor du wirklich so in die A-Riege ganz nach oben aufsteigst und dass es dann so ein bisschen aufbaust und letzten Endes irgendwie die TNT Championship, ja, dann wirklich als das, was es eigentlich ja mal zu Beginn gedacht war, als TV-Title machst, ne? Und die vielleicht dann konsequent auch nur bei den Weeklies austragen lässt und für die Pay-Per-View-Cards dann die wirklich großen, wichtigen Titel hast. Pack auch meinetwegen die Continental Championship wieder mit der International Championship zusammen, das entschlackt das Regal bei Toni im Büro, wo er den ganzen Titelgürtel hat. Und dann hast du halt noch die National Championship. Ja, das ist dann der Undercard-Titel, für die im Moment gar nichts zu tun haben. So wie ein Ricochet, der eigentlich immer nur den Titel durch die Gegend trägt und abmacht. Ja, da merkt man einfach teilweise daran, dass gefühlt Toni Kahn vielleicht 3, 4 Ideen gleichzeitig für irgendwelche Midcard-Titel hat, die aber dann auch alle sofort auch gleichzeitig umsetzen will. Und das geht halt dann auch nur, wenn du halt auch wirklich 4 Midcard-Titel hast. Und vielleicht, also ich meine, all das, was man jetzt in der Don Callis-Family mit den Midcard-Titeln macht oder machen möchte in den nächsten Monaten, dafür wird ja einer komplett ausreichen. Dafür müsste man ja nicht 3 verschiedene, ja, ist ja in die gleiche Familie bringen. Man müsste Toni vielleicht das Konzept einen Notizblock und Bleistift erklären und sagen, hier, pass mal auf, wenn du 3, 4 Ideen hast, schreib sie dir auf, nimm den Zettel, leg ihn in die Schublade und wenn das Aktuelle vorbei ist und du dir überlegst, was könnte ich denn als nächstes machen, dann erinnerst du dich vielleicht an deinen Zettel in der Schublade und guckst da mal drauf. Da musst du nicht so viel überlegen und hast dann vielleicht nicht so viele Hochzeiten booking-technisch gleichzeitig, auf denen du tanzen willst. Dann hast du da vielleicht deine Zettel mit deinen Ideen und da kann man ja dann draufschauen und sagen, ach, ja, das ist doch gut, das können wir doch als nächstes machen. Dann kommen wir einfach direkt mal von dem einen Midcard-Titel zum anderen Midcard-Titel, nämlich vom Continental zum TNT. Vom Zeitpunkt des letzten Podcasts stand eigentlich nur fest, dass Tommaso Ciampa ein Titelmatch gegen Mark Briscoe erhalten wird. Jetzt, 3 Wochen später, sind beide nicht mehr irgendwie TNT-Champion und wahrscheinlich auch nicht mehr in der ganzen Titelszene drin, wobei Ciampa noch halb. Wenn wir das ganz chronologisch durchgehen, Tommaso Ciampa hat gegen Mark Briscoe dann gewonnen, wurde in seinem ersten Match sofort TNT-Champion. Unmittelbar danach gab es direkt die erste Titelverteidigung in einem Three-Way-Match bei Collision gegen Roderick Strong und Claudio Castagnoli. Ich glaube, das war gar nicht so super relevant, wie das danach passiert ist. Nämlich Kyle Fletcher kam dann heraus, der sich dann als größten TNT-Champion aller Zeiten bezeichnet hat. Und das Match wurde dann auch sofort offiziell gemacht für die Dynamite-Ausgabe am 12. Februar. Da hat dann Kyle Fletcher auch umgehend gegen Tommaso Ciampa in einem wirklich sehr starken Match gewonnen, sodass wir wieder Kyle Fletcher als neuen TNT-Champion haben. Bei Grand Slam Australia hat dann Fletcher direkt den Titel verteidigt in einem Ladder-Match gegen Mark Briscoe, sodass wir jetzt, Stand heute, immer noch Kyle Fletcher als TNT-Champion haben. Aber Tommaso Ciampa eigentlich auch schon gesagt hat, dass, wenn Kyle Fletcher wieder aus Australien, also seinem Heimatland, dann auch wieder zurück ist, möchte er noch seinen Rematch zumindest bekommen. Was jetzt aber zumindest Stand heute noch für keine Ausgabe angekündigt ist. Also das war jetzt Stand Collision von Samstagabend. Das heißt, auch hier ist jetzt noch unklar, wann wir dieses Match bekommen, ob man diese Dreierkonstellation irgendwie noch bis Revolution zieht oder ob das vielleicht nächste Woche schon wieder Geschichte ist. Ganz ehrlich, Mark Briscoe brauche ich in der Konstellation gar nicht mehr. Na, weil der hatte jetzt seinen Championship-Run gehabt. Er hatte seine Chance, den Titel zurückzuholen. Die hat er nicht geschafft. Und das ist nach Wrestling-Logik, stelle ich hinten in der Reihe an. Wenn, dann würde ich wahnsinnig gerne, auch in Gedenk, wie das erste Match gelaufen ist, einfach Fletcher gegen Ciampa 2 auf der Revolution-Card sehen. Na, das wäre super. Und ich habe da so gesessen, als Fletcher sich den Titel zurückgeholt hat, habe ich mir gedacht, wie könnt ihr das wagen? Ihr lasst Tommaso Ciampa, der Charisma aus jeder Pore schwitzt, lasst den im ersten Match bei AEW einen Titel gewinnen und 2 Wochen später ist er das, oder geführt 2 Wochen später, ist er das Ding schon wieder los. Was habt ihr nicht verstanden von logischem Booking? Na, also wenn sie da jetzt nicht irgendwie langzeitig irgendwie einen ganz großen Swerve, also den ganz großen mindblowing Story-Twist hinten drin haben, dass er sich den Titel jetzt wieder doch wieder zurückholt und dann Reign of Psycho in der TNT-Division aufbaut, war das für mich ein katastrophaler Fehler. Ich verstehe halt vor allem nicht, weil, also das habe ich generell schon bei der Einsetzung nicht verstanden, du hast schon Grand Slam in Australien, wo du deinen Nationalhelden mit Kyle Fletcher theoretisch hast. Da wäre doch für mich das viel naheliegendere Booking gewesen, du lässt Tommaso Ciampa als Champion zu Grand Slam gehen, kannst von mir ja trotzdem genau das vorher so machen, dass du sagst, okay, Fletcher kommt raus, sagt, ich bin der größte TNT-Champion aller Zeiten, ich möchte mein Titelmatch haben. Dann kann aber von mir aus in dem Moment auch ein Mark Briscoe dann nochmal rauskommen und sagen, ey, ich möchte aber auch noch mein Titelmatch haben, weil ich habe den Titel gerade erst verloren und wie gesagt, möchte halt da jetzt mal ein Rückmatch haben. Dann mach doch genau das, was dann eigentlich passiert ist bei Grand Slam, ein bisschen anders, nämlich ein TNT Title Ladder Match zwischen Tommaso Ciampa als aktiven Champion mit Kyle Fletcher als Herausforderer und Mark Briscoe als Herausforderer. Ja, ja, ja. Dann lässt du Fletcher den Titel da gewinnen, hast den riesen Pop mit dem Titelgewinn bei einer Show in seinem eigenen Land. Tommaso Ciampa kann sagen, gut, ich habe zwar verloren, aber ich wurde ja nie gepinnt oder sonst irgendwas und bei einem Ladder Match habe ich wegen dem blöden Mark Briscoe verloren. Dann kannst du trotzdem aber Mark Briscoe sein Rematch gegeben und kannst ihn sofort dann auch rausstreichen. Kannst dann auch theoretisch Tommaso Ciampa nochmal gegen Mark Briscoe gewinnen lassen, weil der in irgendeiner Art von Fantasy-Booken schuld war, dass Tommaso Ciampa verloren hat, sodass du dann immer noch zu dem Punkt kommen kannst, dass du, wenn du es möchtest, Kyle Fletcher gegen Tommaso Ciampa stellst, nur dass zu dem Zeitpunkt Tommaso Ciampa noch kein einziges Match wirklich clean verloren hat. Nur dass halt jetzt so halt Mark Briscoe und Tommaso Ciampa beide relativ viel verlieren mussten und wir halt jetzt dann nochmal wahrscheinlich ein Rematch bekommen werden, was ja Tommaso Ciampa doch wahrscheinlich eh nicht gewinnt. Also wenn da jetzt nicht gerade ein Rieseneingriff von, keine Ahnung, Okada, Takeshi oder sonst was kommt, die am Ende dann Kyle Fletcher den Titel kosten, wird ja Tommaso Ciampa jetzt ja nicht in irgendeinem Rematch den Titel sich wiederholen. Also möglich ist alles, klar, aber ich verstehe nicht, warum man diese ganze Sache so kleinschrittig gemacht hat. Mach doch einfach wirklich dieses Three-Way-Ladder-Match und du hast dieses ganze Ding gelöst und keiner geht schlecht aus der Nummer raus. So, und das, was du dir jetzt gefühlt innerhalb von 3 Sekunden aus dem Hirn gezogen hast, auf das kommt ein Tony Khan nicht. Weil das hat sich jetzt um Lichtjahre logischer angehört als das, was wir in den letzten Wochen um diesen Titel erlebt haben. Na, das wäre doch super gewesen, wenn dazu, es hätte alles Sinn gemacht, das wäre alles gut gewesen, auch dass Ciampa seinen Titel gleich wieder in Anführungsstrichen verliert, er hätte weiter einen logischen Anspruch gehabt, da zu sagen, hier, aber ich bin auch noch da und so weiter und so fort. Ja, so wäre jetzt logisch gewesen, dann hätte ich mir das gefallen lassen. Aber so wie es gelaufen ist, Ciampa verliert nach 2 Wochen gefühlt den Titel wieder, auch wenn es in einem genialen Match war, auch gegen einen genialen Gegner. Ich will ja Fletcher da auch nichts nehmen. Aber es beschädigt Ciampa so massiv, dass das so passiert ist, wie es passiert ist. Da wäre deine Idee 1000-mal besser gewesen. Dieses Kompliment nehme ich gerne auf. ja, keine Ahnung. Also irgendwie schwierig. Aber gut, TNT-Title hat bislang auch öfter mal ein schwieriges Booking bekommen. Von daher, auch da haben wir keine genauen Ansetzungen. Müssen wir wahrscheinlich erstmal warten, wie es damit weitergeht. Kommen wir zu einem anderen Titel, wo wir teilweise schon genauere Ankündigungen haben, nämlich für den Tag-Team-Titel. Da sind bekanntlich nach wie vor FTR Tag-Team-Champions, daran hat sich erstmal nicht so viel getan. Wir hatten jetzt in den letzten Wochen Number-One-Contender-Match zwischen den Young Bucks, die sich in einem Qualifier halt gegen die Gates of Agony durchgesetzt haben, weswegen sie da drin gesteckt haben. Die Rascals waren da drin und dann noch die rückkehrenden Private Party. Da haben sich dann die Young Bucks durchgesetzt und haben halt den Number One Contender Spot bekommen. Und ich meine, das Match ist ja auch schon für Revolution angekündigt, wenn ich das richtig im Kopf habe. Was wir jetzt aber zuletzt noch hatten in der Dynamik, in dieser ganzen Storyline drin, waren, dass auch die Rascals sich da nochmal in Positionen gebracht haben und bei der letzten Collision-Ausgabe, also die jetzt von Samstagabend, gegen FTR in einem Eliminator-Match gewonnen haben. Bedeutet, wir haben 2 verschiedene Number-One-Contenders und bei den Rascals ist absolut nicht klar, wann sie ihr Match erhalten werden oder ob daraus potenziell ein 3-Way-Tag-Team-Match noch wird. Ein Detail, was mir noch bei der Dynamite-Ausgabe von Mittwoch jetzt besonders gut gefallen hat, noch, um das möchte ich noch kurz noch zusätzlich dazu sagen, in der Promo von Stokely Hathaway mit FTR zusammen fand ich sehr schön, dass da zumindest mal vollständigkeitshalber erwähnt wird, dass, also wie ironisch und dämlich das ist, dass die Young Bucks nach ihrem Number One Contenders Match war, dass dann, glaube ich, alle noch irgendwie Shake Hands und wir sind alle Freunde und keine Ahnung was, ab nachdem die Young Bucks in ihrer EVP-Storyline ja die absoluten Tyrannen nicht nur der Tag-Team-Division, sondern im ganzen Roster waren. Aber in dem Moment, wo man halt dann wieder ein paar buntere Klamotten anhat und wieder eine fröhlichere Entrance-Musik drin hat, auf einmal wieder Best Friends mit allen anderen Faces ist. Also das war so ein bisschen das Zerbrechen der vierten Wand, aber auch da wäre es, glaube ich, würde man sich auch mehr gefallen tun, wenn man solche Dinge nicht innerhalb von wenigen Wochen oder Monaten gefühlt so komplett vergessen würde, ja. Was halt jetzt die jüngste Geschichte der Young Bucks ist. Das ändert aber jetzt erstmal nichts an der grundsätzlichen Situation in der Tag-Team-Szene. Nee, das ist richtig, zumal man alle auch sagen muss, wenigstens waren die Young Bucks ja auch aus den Shows raus. Ja? Komplett. Ja. Und das war jetzt nicht so, wie man es ja anderweitig auch schon mal gesehen hat, so ein Gesinnungswechsel von einen auf die andere Woche. Da kann man das ja vielleicht verargumentieren, dass sie sich dann auf sich selbst besonnen haben und so weiter und so fort. Und vielleicht dann auch jetzt nicht in der Öffentlichkeit, sondern so im Backstage, wie man das im Wrestling-Sprech immer sagt, Abbitter geleistet haben und man ihn verziehen hat und so weiter und so fort. Na, das passt dann schon. Ja, die Raskets sind natürlich eine hervorragende Ergänzung für die Tag Team Division. Schade nur, dass es nur drei Viertel der Raskets sind, weil Trey Miguel wahrscheinlich immer noch bei TNA vertraglich gebunden ist. Da hat er ja jetzt auch wieder einen Titel gewonnen. Trotz dessen sind die drei, also sind die drei, die jetzt da sind, natürlich auch hervorragend. Und ich sag mal, zumindest für Supermatches gegen FDA und die Bucks zu gebrauchen. Ja, ich weiß jetzt nicht. Ich glaube, sie könnten so das Spice im guten Hauptgang Bucks gegen FDA sein, weil die hatten wir ja nur schon mehrfach. Ich glaube, das wäre jetzt, wenn sie einzeln gegeneinander antreten, das vierte große Titelmatch der beiden Teams gegeneinander. Alle drei bisherigen waren Klassiker. Und damit dann, so wie ich es vorhin ja schon skizziert habe mit dem Lieblingsessen, ne, du weißt, es wird dir schmecken, aber so eine gewisse neue Note wäre vielleicht auch nicht schlecht und dann könnte man da ja ein Three-Way mit den Rascals draus machen. Super tightes Match, ne? Ganz knapp. Am Ende werden die Rascals gepinnt, von denen die dann hinterher als Champions rausgehen lassen können. Die anderen können wieder sagen, ihr habt uns aber nicht gepinnt und so weiter. Und du kannst die Fehde Bucks gegen FTA hinterher auch weiterführen. Und die Rascals müssen dann doch erstmal beweisen, dass sie bei AEW auch richtig angekommen sind. Ja, genau den Gedanken hatte ich auch, beziehungsweise ich hätte es angesprochen, wenn du es jetzt nicht gerade getan hättest, dass es, glaube ich, dem Ganzen guttun würde, wenn man sie einfach noch als zusätzlichen Faktor mit reinnimmt in irgendeiner Form. Dass sie halt dann auch wirklich Teil des Matches sind, dass entweder man da schon das ganz Große vorhat, dass sie dann am Ende vielleicht sogar den Titel gewinnen oder dass sie halt am Ende den Pin einstecken können, ist ja erstmal nebensächlich. Aber dass man halt FTA und Young Bucks sich vielleicht dann doch wieder noch ein bisschen weiter aufhebt, wobei man auch da wieder den Punkt dann hätte, dass die Rascals, zumindest seit sie jetzt auch in diesem Jahr dann Teil von AEW sind, jetzt auch schon wieder ein Titelmatch bekommen. Und sie hatten jetzt gerade, ich habe es extra nochmal nachgeschaut, insgesamt 4 Matches, wobei eins sogar auch nur ein 8-Man-Tag-Team-Match war, wo sie halt ja auch nur zu 2, also 2 von 4 dieses Teams waren, dass man auch da wieder das ins Problem kommen könnte. Wir haben ein neues Team und das Erste, was wir mit einem neuen Team machen, ist die ein Titelmatch stellen. Das Titelmatch lassen wir sie verlieren und ab dann müssen die sich wieder aus diesem ganzen Midcard-Sumpf befreien. Ob sie es schaffen, schauen wir mal. Also genau das, was ihr beispielsweise bei Thunder Rosa oder bei vielen anderen Männern oder Frauen in der Vergangenheit auch schon hatte. Deswegen, ich finde sie wahnsinnig erfrischend und unterhaltsam und um das in den Vergleich zu setzen, viel, viel besser als jetzt beispielsweise Private Party, die wir zuletzt ja noch wiederbekommen haben. Ja, überhaupt. Aber auch da hatte ich halt die Sorge, dass es halt nicht nachhaltig ist. Ja, überhaupt. Das ist ja die Nachricht, überhaupt egal, was um irgendwelche World Title blau und blub ist. Sie sind wieder da. Ich hab schon gedacht, ich habe schon so im Hinterstübchen das Holzmichellicht gehabt. Ja, sie leben noch. Ey, so völlig gefühlt, völlig aus der, Entschuldigung den Ausdruck, kalten Hose geschossen, tauchen plötzlich Private Party wieder auf. Na, die hast du vorher Monate gefühlt, jahrelang nicht gesehen. Keine Promo, kein Einspieler, kein gar nichts. Und plötzlich, ja, da sind wir wieder. Was war da los? Ja, aber auch, also ich bin mir gerade nicht sicher, ob es in meinen Notizen einfach untergegangen ist und ich finde es gerade nicht, aber sie sind auch jetzt seitdem, also ich meine, das ist jetzt 10 Tage her, seitdem war jetzt noch 2 Mal Collision und 1 Mal Dynamite, aber wurden sie auch nicht wieder benannt, also ich habe erst nochmal nachgeschaut, das war das erste Match bei AEW seit 13 Monaten von denen, haben sie verloren und wurden, auch ein weiteres Beispiel von Leuten, die zurückgekommen sind und sofort ein großes Match verlieren, ich könnte die Liste ewig weiterführen, und ich glaube, jetzt in den 3 Shows danach wurden sie, glaube ich, gar nicht mehr irgendwie benannt. Also es ist schwer, ein Tag-Team heiß zu halten, was nicht im Titelgeschehen drin ist, weil dafür hat man halt auch nur eine begrenzte Anzahl an Stunden, die man mit Weeklies füllen kann. Aber auch da ist gerade bei mir so ein bisschen die Frage, was man mit Private Party machen möchte, weil es war zwar jetzt ganz nett und auch von mir aus gar nicht verkehrt, dass man die jetzt nach so langer Zeit halt dann sofort in so ein Match, in ein Amok-Retainer-Match dann auch reinbringt, aber jetzt, also war es das wahrscheinlich wieder erst mit Private Party oder was kommt da jetzt als nächster Schritt? Ey, die werden jetzt die Strahlemann Faces der Tag Team Division werden jetzt im Nebenbei die Bucks und FDR und die Rascals und alle anderen abfrühstücken und werden dann am Ende wunderbare World Champions sein und keiner hat je an ihnen gezweifelt. Nein. Frag mich auch, man hätte ja zumindest vorher so ein, zwei Segmente mal drehen können, ne? Irgendwie, wie so da, man kennt das doch, ne? Backstage, die Tür, da steht dann der Name von Tony Khan drauf. Dann kommt da irgendwie eine René Paquette vorbeigestiefelt und plötzlich geht die Tür auf und die und Private Party kommen raus und sie sagt, ey, was macht ihr hier und so. Und die beiden sagen, ja, hier, ey, wir sind wieder da, ne? Waren lange und schwierige Vertragsverhandlungen über die Verlängerung, aber jetzt sind wir wieder da und wir wollen unser Gold zurück, weil man darf ja nicht vergessen, dass sie relativ zeitig, nachdem sie damals den einen World Title, den sie mal gewonnen hatten, dann verloren, ja auch weg vom Fenster waren, dass sie dann sagen, ja, und hier übrigens FDR, Young Bucks, uns gibt's auch noch, we are in the game. Na, dann hättest du das mit einem 20, 30 Sekunden Segment in einer 2-Stunden-Show hättest du das legitimiert. Fertig, aus. Okay, dann kommen wir noch zu den letzten beiden Titeln, die wir noch für die letzten Wochen abfrühstücken können. In beiden Fällen ist Willow Nightingale involviert, denn wir reden jetzt noch über die TBS Championship und die Women's Tag Team Championship. Bei der TBS war jetzt eigentlich gefühlt nur das wirklich Relevanteste, das Match am vergangenen Mittwoch. Da gab es nämlich ein 4-Way-Titelmatch zwischen Willow, Marina Shafir, Megan Bain und Mina Shirakawa. Das hat sie dann nach einem Einroller gegen Shirakawa auch gewonnen. Women's Tag Team Szene sah von der namentlichen Beteiligung fast ein bisschen ähnlich aus. Da sind ja noch nach wie vor die Babes of Wrath, also Willow mit Harley Cameron zusammen, amtierende Championesses, die dann erst vor ein paar Wochen noch ein Titelmatch gegen Julia Hart und Scarlett Blue hatten, was sie gewonnen haben. Im Anschluss hat dann Megabad, also der neue Name von Megan Bain und Penelope Ford, die Champions in einem Title Eliminator besiegt. Das Titelmatch gab es dann bei Grand Slam Australia. Und auch da hatten wir dann immer wieder die Titelverteidigung, wonach wir dann noch das Debüt von Lena Cross hatten. Heißt, Willow Nightingale hat den Titel oder die Titel immer verteidigt, hat nach wie vor beide Championships. Und was vielleicht noch bei der Women's Division noch dazu zu sagen ist, dass wir auch noch mittlerweile die Brawling Birds haben, also Alex Windsor und Jamie Hayter. Und wenn ich es jetzt gerade nicht ganz falsch im Kopf hatte, haben wir auch noch The Inspiration, die jetzt ja auch noch im Zuge der einen AEW-House-Show ihr Debüt gegeben hat, was jetzt natürlich nicht gerade die relevanteste Show war, weil, wie gesagt, es war auch erstmal nur eine größere House-Show am anderen Ende der Welt. Aber auch da füllt sich zumindest gerade die Women's Tag-Team-Szene ein wenig, auch wenn, wie gesagt, die Titelträgerinnen immer noch die gleichen sind wie auch vor ein paar Wochen. Und da hoffe ich unendlich, dass Jessie McKay und Cassie Lee ihren letzten Theme-Song von TNA mitbringen. Und dass, wenn sie dann wirklich auf der ganz großen Bühne bei AEW debütieren, Harley Cameron das Lied wieder live performt, wie bei ihrem ersten TNA-Auftritt. Das Lied wird nämlich von Harley Cameron gesungen. Das wusste ich sogar ehrlicherweise nicht mal. Ja, da gibt es sogar ein Video zu. Aber auch da hoffe ich, und es riecht schon wieder sehr danach, dass, wenn The Inspiration irgendwann auch Teil dann auch der TV-Shows wird, nicht sofort in ihren ersten drei Matches ein Titelmatch bekommen, um die Tag Team Titel zu verlieren. Die beiden, die sind auch so, die kannst du auch super gut als Comedy-Duo einsetzen, dass sie da erstmal irgendwie hinten rumkaspern, sich allen vorstellen, dann irgendwie zum Beispiel mit den Sisters of Sin aneinander geraten. Also die, da kannst du da schon logisch und glaubhaft machen, dass die jetzt nicht gleich ins große Title Picture einsteigen. Das wäre grundfalsch, aber bei Toni muss man ja fast mit allem rechnen. Ja, auf jeden Fall. Also da ist jetzt auch einfach gerade noch, dadurch, dass sich das jetzt so ein bisschen, ich will jetzt nicht sagen, abgeschlossen anfühlt, weil da werden mit Sicherheit in irgendeiner Konstellation wir jetzt noch weitere Storylines und Titelmatches in den nächsten Wochen bekommen, aber dadurch, dass wir jetzt sowohl bei den Tag-Team-Titeln als auch bei dem TBS-Titel von Willow halt jetzt gerade erstmal noch aufgebaute Titelmatches hatten mit Megabad und jetzt dem Four-Way-Match, ist es einfach gerade wahnsinnig unklar, in welche Richtung das jetzt in den nächsten Wochen gehen wird. Und also ich meine, Willow wird nur unwahrscheinlich zwei Titelmatches bei Revolution bekommen, aber wer sich dann da jetzt wirklich in Position bringt, um halt dann das größere Titelmatch dann davon auch wirklich bei Revolution zu bekommen, ist halt noch ein bisschen Fragezeichen. Das heißt, alles, was wir gerade so wirklich tun können, ist halt ja das zu besprechen, was jetzt in den letzten Wochen passiert ist. Das haben wir gerade gemacht und Wunschvorstellungen für die Zukunft zu äußern, aber hier ist es halt einfach, glaube ich, zu unklar, als dass man jetzt hier wirklich im Detail drüber sprechen kann, was jetzt in den nächsten Wochen ansteht. Ja, eben. Aber es ist ja schön, dass die Women's Tag Team Division so unnütz, wie sie zu Beginn auch fanden, jetzt so nach und nach sich doch durchaus mit Leben füllt und auch nicht die unattraktivsten Namen da unterwegs sind. Definitiv. Das muss nur nachhaltig so gebuckt sein, dass es jetzt keine Momentaufnahme ist, sondern wie im Idealfall auch noch in ein paar Monaten die gleichen Aussagen tätigen können. Stand jetzt würde ich dir zu 100% zustimmen. Also du hast gerade Tag-Teams, die sind aufgebaut, die ergeben auch Sinn. Also beispielsweise mit Megabad, das war jetzt kein Tag-Team, was eine Woche vorher entstanden ist, dass wir jetzt auch zeitgleich dann ein Team wie die Brawling Birds haben, die zumindest schon mal Matches gewinnen und sich schon mal in Stellung bringen. Oder jetzt ein Team wie The Inspiration, was ja schon seit gefühlten 10 Jahren damals noch als Iconics bei WWE unterwegs waren. Also wir haben ja eine glaubwürdige Division gerade. Die muss halt nur in Zukunft auch noch existieren. Eben, also du hast jetzt die Teams, die es jetzt gibt, die haben auch alle ihre Historie zusammen. Du kannst logisch erklären, warum die jetzt zusammen antreten. Ne? Ich meine, die Iconics, wenn ich mich nicht irre, haben die mal erzählt, dass sie sich aus der Schulzeit sogar schon kennen und ihre gesamte Wrestling-Karriere zusammen bestritten haben. Oder Toni und Mina, die sich aus Japan kennen und so weiter und so fort. Du hast überall bei jedem einzelnen Team kannst du begründen, warum die zusammen sind und musst nicht sagen, ja, das ist, die sind zusammen, weil Toni letzte Woche Backstage rumgelaufen ist und gesagt hat, du hast nichts zu tun, du hast nichts zu tun, ihr tretet nächste Woche zusammen als Team an. Ne? Weil ja, das ist immer der große Fehler. Nee, das ist sehr optimistisch zu sehen und ich bin mal gespannt, wie sich das entwickelt. Auch wie sagtest du jetzt, Brawling Birds? Ne? Heißt das? Ja, genau. Na, da kannst du auch begründen, okay, die hast du jetzt vorher nie zusammen gesehen, aber die sind halt beide Engländerinnen. Die kennen sich vielleicht dann auch von früher her und haben jetzt gesagt, okay, wir laufen hier bei AEW unterm Radar, lass uns mal was zusammen machen. Ja, und das kannst du dann auch logisch erklären. Ja, auf jeden Fall. Deswegen gerade ist es auf jeden Fall, geht es in eine positive Richtung und dann werden wir mit Sicherheit die nächsten Wochen auch noch drüber sprechen, wie sich dann wirklich halt dann verändern wird, beziehungsweise welche Stipulationen und Matches und so weiter und so fort wir dann für die nächsten Wochen auch tatsächlich bekommen werden. Was jetzt alles am Ende hinten runtergefallen ist, weil an dem Punkt wäre ich jetzt zumindest mit den Storylines durch, die ich auf jeden Fall ansprechen wollte, wäre jetzt beispielsweise alles rund um Darby Allin und Gabe Kidd, das bisschen, was noch um die National Championship von Ricochet, den wir zumindest eben kurz angesprochen haben, passiert ist. Auch die Trios Championship, die jetzt halt auch ein bisschen irrelevant geworden ist in den letzten Wochen, einfach weil Hangman gerade mit was anderem beschäftigt ist und noch ein, zwei anderen kleineren Aspekten. Entschuldigung, wenn ich einklicke. Irrelevant geworden? Wann war die Trios Championship je relevant? Sie ist zumindest noch vorgekommen in den Shows, aber Hangman macht sich ja nicht mal die Mühe, um mit dem Gürtel rauszukommen. Ah, okay, gut. Also wenn du jetzt die Show am Mittwoch beispielsweise Dynamite gesehen hast, wärst du ja niemals drauf gekommen, dass Hangman Trios-Champion ist. Der Mann macht sich ja nicht mal die Mühe, mit dem Titel rauszukommen. Also die Irrelevanz der Irrelevanz sozusagen. Ja. Sind das der Ecke. Alles klar, okay, das wollte ich nur geklärt haben. Und halt alles Weitere, sonst, wenn du jetzt nicht noch sagst, ich möchte aber noch definitiv über XY jetzt gerade einmal sprechen und das thematisieren, können wir das natürlich gerne machen. Aber ansonsten wäre ich jetzt zumindest mit allem, was in den Shows passiert ist, soweit erstmal durch. Wir haben aber auch noch, und keine Sorge an alle Zuhörer, die sich jetzt noch auf Pin or Kickout gefreut haben, ich habe selbstverständlich alle, die wir in der letzten Ausgabe nicht geschafft haben, noch markiert, dass wir die hier noch haben und alle, die noch dazugekommen sind, also alle Fragen unter dem letzten Podcast natürlich auch noch gesammelt. Hier geht nichts verloren. Ins Board gehen aber erstmal Grüße an Paterico, der sich sehr zu Recht dann auch über den Sound in der letzten Ausgabe ich würde jetzt fast gesagt, echauffiert hat, aber dafür hat das viel zu freundlich formuliert. Das werden wir mit Sicherheit aber in den nächsten Ausgaben wieder besser machen. Andere User noch, Rixon und Rivera, die sich auch noch dazu gemeldet haben. Grüße gehen raus. Dann hatten wir noch YouTube und ich würde vorschlagen, dass wir zumindest noch ein paar Pin or Kickout, wobei es sind nicht immer, also Pin or Kickout würde ja bedeuten, dass es Ja-Nein-Fragen sind, ist es jetzt nicht in jedem Fall. Aber dass wir noch ein paar davon durchgehen, damit gerade meine sehr lange Liste an potenziellen Fragen nicht noch länger wird, dass wir zumindest noch ein paar davon machen können. Hau raus! Hey, die erste Frage, und da gehe ich jetzt chronologisch durch, also die Fragen, die noch von dem letzten Podcast übrig geblieben sind, kommt von Marco, The One Gamer. Frage lautet, steht AEW noch für Alternative oder längst für Gewohnheit? Wie du siehst, keine Ja-Nein-Frage, deswegen Pin or Kickout wird in dem Fall schwer zu sagen. Das ist korrekt. Ich sage mal, sie sind jetzt nicht die neue Alternative, aber immer noch eine Alternative zu WWE. Nicht? Aber nachdem sie jetzt auch in ihr siebtes Jahr gehen, da jetzt von einer innovativen neuen Richtung zu sprechen, nee. Irgendwann wird auch die Alternative zur Gewohnheit, wenn es nur lange genug dauert. Ich würde es unterschreiben. Also für mich ist es beides, also das Produkt grenzt sich immer noch, glaube ich, sehr klar von WWE beispielsweise ab, also wo einfach eine andere Fokussierung gesetzt wird. Aber darüber haben wir auch die letzten anderthalb Stunden viel gesprochen. Also viel ist halt Gewohnheit, sei es die teilweise gleichen World-Title-Pictures, die wiederkehrenden Muster teilweise in Storylines und natürlich dann auch in sieben Jahren die oft gleichen Gesichter, die man dann in der Zeit gesehen hat. Also klar, da ist viel Gewohnheit drin. Ich würde aber immer noch sagen, dass es das Alternativprodukt zu WWE ist, wenn man halt eins benennen müsste, weil es sich einfach dann doch sehr abgrenzt von dem, was halt der Marktführer in den Shows bietet. Ja, das ist so richtig. Also man hat das halt klar, bei WWE geht's um die Show und bei AEW primär ums Wrestling. Und so hast du beide großen Teilbereiche des Gesamtbildes auf eine Art abgedeckt und jeder findet seine Heimat. Und Leute, die beides mögen, die können dann ja auch beides schauen. Ja, also das passt schon. Absolut, unterschreibe ich so. Nächste Frage, da fange ich dann an. Hat Tony Storm, wollte ich gerade schon sagen, wäre aber eine witzige Formulierung für die Frage. Hat Tony Khan zu viel Kontrolle über das Creative? Mit der Frage, ich finde es schwer zu beantworten, weil wir am Ende ja gar nicht wissen, welche Idee aus welcher Feder stammt. Also natürlich hat Tony Khan am Ende das Wort über alles. Ob aber jetzt Tony Khan wirklich am Ende jede einzelne Story alleine entscheidet oder da halt, also ich meine, wir wissen ja, da sind noch andere Leute im Creative Team involviert. Ich finde es aber schwierig halt dann zu sagen, okay, wir hatten jetzt die und die Storyline oder die, das Matchende, das ist eindeutig auf Tony Khans Mist gewachsen, wenn das ja auch dann auch Ideen von anderen Leuten gewesen sein können. Deswegen, da kann man jetzt sagen, ja, weil Tony Storm, ich sag schon wieder Tony Storm, weil Tony Khan natürlich derjenige ist, der die Kontrolle dann hat und wir mit Sicherheit auch Dinge hatten, die nicht optimal liefen. Aber wie gesagt, ich wäre vorsichtig damit zu sagen, dass er zu viel Kontrolle hat, weil einfach keiner genau weiß, wie es in den Creative Rooms am Ende aussieht. Ja, eben. Also soweit ich das überblicke, gibt's natürlich Leute, die die Storylines ausarbeiten, er aber dann so das finale Daumen hoch, Daumen runter Wort hat. Und vielleicht sollte er dann anderen auch vertrauen und das ein bisschen abgeben, damit er sich dann auf das große Ganze konzentrieren kann oder das Geschäftliche. Es ist halt so, er ist, glaube ich, doch zu sehr Fan, als dass er sich da rausziehen kann. Na? Ja, auf jeden Fall. Aber wie gesagt, vielleicht ist es ja auch so, dass in ganz vielen Storylines andere zu 95% das alles bestimmen und er das einfach nur abnickt. Wir wissen es ja halt einfach nicht. Also, ob er da wirklich sich über die Ideen anderer hinwegsetzt oder das halt dann wirklich in unwichtigeren Storylines das auch alle anderen machen lässt. Keine Ahnung. Deswegen wäre ich da halt, wie gesagt, auch ein bisschen vorsichtig. Ja, nee, also alles gut. Also, wie es letzten Endes wirklich im AEW-Headquarter aussieht, das weiß keiner. Aber so macht es zumindest den Eindruck. Okay, dann eine Frage, wo du anfangen kannst, die auch wirklich absolut für dich prädestiniert ist. Dann bin ich ja gespannt. Gibt es zu viele Titel oder zu wenig Bedeutung? Pin nach vor dem ersten Schlag auf die Matte. Ja, ich glaube, darüber haben wir auch ausreichend geredet. Es gibt zu wenig Bedeutung, weil einfach vier Midcard-Titel so viel sind, dass du denen auch allen nicht genug Bedeutung geben kannst. Ich glaube, das habe ich vorhin durch meine Nennung des F mit Acking-Worts durchaus deutlich gemacht, dass das der Fall ist, ne? Dass da ein, zwei Midcard-Titel entweder weg müssen oder wieder vereinigt werden müssen oder na, dass da auf jeden Fall die Midcard, was die Titel angeht, entschlackst, weil eine Midcard lebt auch von Fäden, die nicht um Titel gehen. Okay, um das noch zu sagen, ja, unterschreibe ich natürlich 100%. Also ich glaube, da sind wir uns in den letzten Monaten schon einig gewesen. Dann werden Talente gehortet statt aufgebaut. Teilweise kann man da vielleicht ja sagen, weil man auch bei AEW jetzt mitbekommen hat, dass dann ja auch teilweise schon Klauseln gezogen wurden, um Verträge zu verlängern, damit sie halt nicht zum Marktführer gehen. Ob man da jetzt wirklich gehortet statt aufgebaut sagen kann, tue ich mich ein bisschen schwer, weil wir ja trotzdem Leute wie MJF, Kyle Fletcher, Takeshita und so weiter haben, die an einem ganz anderen Spot in der Card sind, als es noch vor 5, 6, 7 Jahren der Fall war, beziehungsweise ich meine, Takeshita und Kyle Fletcher waren zu dem Zeitpunkt nicht da, aber ich glaube, der Punkt wird klar, es werden ja eindeutig Leute aufgebaut. Natürlich werden auch Talente gehortet und teilweise werden Leute unter Vertrag genommen, obwohl überhaupt kein Plan für die besteht und auch teilweise werden Leute als All Elite bezeichnet und 3 Wochen später weiß man schon gar nicht mehr, ob sie wirklich im Roster sind oder nicht. Deswegen, ja, Tony Khan nimmt gerne alles unter Vertrag wahrscheinlich, was talentiert genug ist, um sich an sich einen Platz zu erarbeiten. Das Roster könnte aber auch 20 Leute weniger haben und du würdest immer noch die gleiche Qualität an Show wahrscheinlich auf die Beine gestellt bekommen. Definitiv. Also da musst du ordentlich, also das, ich glaube, es würde der Qualität der Shows nichts bringen, wenn da jetzt die große AEW-Entlassungswelle käme. Na, und er dann mal, ich sag mal, mindestens ein Viertel des Rosters vor die Tür setzen würde. Was er natürlich nicht macht, weil er ist nicht Vince McMahon und kein Arsch. Aber das würde zumindest der Qualität der Shows nicht anheimfallen, was jetzt dieses Parken, ja, ich sag mal aus Geschäftsmannssicht, na, das hat ja WWE auch immer gerne gemacht, ja, hier lieber nehmen wir den in Vertrag und lassen den dann irgendwo bei Heat versauern, anstatt dass ein großes Tier bei Liga XY wird. Aber es gibt auch die Punkte, wo es tatsächlich Leute reingeholt hast und die sich dann wirklich in eine ganz spezielle Richtung entwickelt haben. Da hast du ja eben als hervorragendes Beispiel einen Kyle Fletcher genannt. Der wurde damals mit Mark Davis zusammen als Tag-Team geholt. Und als dann Mark Davis sich, ich glaube, an der Hand verletzt hatte, hat man ihn dann notgedrungen als Singles-Wrestler eingesetzt, weil man gesehen hat, oh, der kann ja auch, ist charismatisch, und wir sehen ja, wo das hingeführt hat. Ne? Der ist jetzt eines der bekannteren Gesichter der Liga. Also man muss das, glaube ich, man müsste sich das Roster mal vornehmen und Name für Name durchgehen, ob das jetzt ein Kandidat für die eine oder die andere Sache ist. Das kann man jetzt nicht so pauschal generell sagen. Ja, auf jeden Fall den letzten Satz unterschreibe ich zu 110%. Nächste Frage, Dai, müsste zuerst wieder an dich gehen. Ist Matchqualität wichtiger geworden als Storylines? Matchqualität wichtiger als Storylines? Wann war sie das bei AEW nicht? Ja, also wahrscheinlich sind oft dann Storylines dadurch entstanden, dass man ein tolles Match auf die Beine gestellt und dann hat man irgendwie noch geguckt, wie die Storyline halt dann funktioniert. Eben, also das ist ja das, was ich vorhin skizziert habe, der große Unterschied zwischen WWE. Bei WWE ist primär das Drumherum um den Ring wichtig, ne? Heißt ja auch nicht umsonst Entertainment. Ne? Und bei AEW legt man primär Augenmerk auf das, was im Ring passiert. Deshalb hagelt's bei AEW auch gefühlt immer so hohe Sternewertung von Herrn Meltzer. Na, weil die halt im Ring die, ich sag jetzt mal, beeindruckenderen Matches abliefern. Haben ja beide Ligen ihren Fokus und jeder kann sich das rauspicken, was ihm am besten gefällt. Das auf jeden Fall. Wobei ich sogar noch dazu sagen würde, dass, also ich meine, ich möchte jetzt keine falschen Worte in den Mund legen und ich bin mir ziemlich sicher, dass du es auch so nicht gemeint hast, aber ich trotzdem sagen würde, dass auch AEW es trotzdem geschafft hat, in den letzten Jahren auch wirklich gute Storylines auf die Beine zu stellen. Ja, mir im Online-Konsens dann zu oft irgendwie dann gefühlt gesagt wird, dass es bei AEW ausschließlich um Matchqualität geht und das ist mir zu übertrieben gesagt. Und wie gesagt, das wollte ich dir jetzt gar nicht in den Mund legen. Sagen würde, dass Matchqualität wichtiger ist, aber Storyline jetzt auch nicht gerade egal ist. Das definitiv. Ne? So wie du das jetzt präzisiert hast, wie du mich sozusagen perfekt ergänzt hast. Klar, bei AEW liegt der Hauptfokus in der Matchqualität. Alles, dass dann auch gute Storylines bei rumkommen. Ich sag mal, hallo, damals legendär, Dr. Britt mit ihrem gebrochenen Fuß. Dadurch ist sie erst zu Dr. Britt in der Form geworden, wie sie dann war. Oder die Geschichte mit Hangman und Swerve, ne? An der Babywiege deines Kindes bis hin zu, ja, ich fackel dein Elternhaus ab. Das sind super Storylines, ne? Und die Matches dazu haben auch gepasst. Ich glaube nicht, dass man so eine Kombination jetzt so schnell bei WWE sehen würde. Das auf jeden Fall. Da sind wir beide, glaube ich, ganz einer Meinung. Aber man sieht sie trotzdem gerne. Kommen wir noch zur nächsten Frage. Die müsste zuerst an mich, glaube ich, gehen. Verliert AEW Casual-Fans, um Hardcore-Fans zu halten? Das ist zumindest mal wieder eine Ja-Nein-Frage. Da bin ich, glaube ich, eher bei Pin, weil ich glaube, dass es AEW wichtiger ist, die Hardcore-Fans zu halten. Deswegen als Einzige, was mich so ein bisschen, worüber ich stolper, ist dieses ich glaube, AEW wird natürlich am liebsten beides, die Hardcore-Fans halten und die Casual-Fans halt dann zumindest temporär für sich gewinnen. Ich glaube, aktuell geht es aber zumindest in die Richtung, dass die Hardcore-Fans eher gehalten werden. Ich glaube, AEW hat mittlerweile einen festen Stamm an Zuschauern, die sich jede Woche die Shows angucken und wenn jetzt beispielsweise eine Show in ihrer Stadt ist, dann auch garantiert dahin gehen. Ticketpreise sind ja auch noch relativ erschwinglich. Ich glaube aber, dass AEW im Vergleich zu von vor, lass es 3-4 Jahren sein, wahrscheinlich wieder viele der, ja, jetzt in dem Fall sogenannten Casual-Fans wieder an das WWE-Produkt verloren hat, weil auch, muss man auch dazu sagen, das WWE-Produkt ja auch in den letzten Jahren wahnsinnig heiß teilweise war in der ganzen Bloodline-Cody Rhodes-Storyline. Ich glaube, da haben sie wieder viel verloren. Aber ich glaube, das kann sich auch jederzeit wieder drehen. Deswegen Hardcore-Fans haben, glaube ich, die größte Priorität und auch eine höhere als bei WWE. Aber ich glaube, das ist auch eher eine Momentaufnahme. Lass es mich mal so eine Fußballmetapher bemühen. Du hast den Geißbock auf der Schulter tätowiert, dann gehst du zu den Spielen. Egal, ob sie gut spielen oder scheiße spielen. So, wenn sie gut spielen, ist das Stadion voller. Wenn sie schlecht spielen, dann kommen eben nur die Dauerkartenbesitzer. Ne? Das macht die Qualität der Show. Wenn egal ob das nur WWE oder AEW ist, wenn die Liga ein gutes Gesamtprodukt abliefert, dann schauen auch die allgemeinen Fans, die jetzt nicht irgendwie spielen, also die Casual Fans halt, zu und schauen sich das an und bleiben vielleicht auch hängen, werden dann vielleicht auf langer Sicht dann zu Hardcore Fans. Und wenn es nicht, dann sind die halt beim nächsten Spiel nicht dabei. Na, wenn es ein schlechtes Spiel ist, dann sagen sie, nö, dann kann ich mir den Samstagnachmittag auch woanders. So, gehe ich mal rüber um mal bei der Fußballmetapher zu bleiben, ich gehe mal rüber nach Leverkusen, mal gucken, was sie so zusammenspielen. Ja, würde ich zustimmen. Also ich glaube, das passt ganz gut. Der harte Kern von dir als Dauerkartenbesitzer bezeichnet. Ich glaube, den hat AEW sicher und alles andere kommt mit dem Erfolg. Genau. Du bist wieder dran. Ist Ring of Honor ein Mehrwert oder eine kreative Bremse? Ist es der Blinddarm von AEW, den keiner braucht? Ja, ich bin bei der Frage auch eher bei einem weder noch, weil, also, ich weiß nicht, kreative Bremse, ich weiß nicht, ob was das eine mit dem anderen zu tun hat, ja, aber es ist halt auch kein Mehrwert. Ich glaube, das größte Problem bei bei ROH ist im Moment, wie kriegen wir den Scheiß-Titel von Athena los, damit die endlich zu AEW wechseln kann? Die Frau ist jetzt seit über 4 Jahren Championess, hat alles besiegt, was ihr vor die Flinte kam und ist immer noch Championess. Na? Ich meine, ja. bei WWE hat damals eine Asuka ihre NXT Women's Championship einfach niedergelegt, weil sie gesagt hat, ich habe hier keine Herausforderung mehr, ich gehe weiter. Warum macht man sowas mit Athena nicht? Na, die Frau, das haben wir ja jetzt, sie ist ja jetzt auch in den zurückliegenden Monaten hin und wieder mal bei AEW aufgetaucht, die wird da so gut reinpassen. Na, die könnte da eine gute tragende Rolle spielen. Aber sie hat immer noch diesen Klotz ROH Women's World Championship am Bein und wird das Ding nicht los. Und sie ist, glaube ich, die Person, die diese ganze Liga, wenn man sie mal als Liga bezeichnen möchte, auf ihren Schultern trägt. Also ich brauche ROH in der Form, wie es jetzt ist, nicht. Hätte man es so aufgezogen wie NXT bei WWE und hätte da so die Neuen erstmal reingesetzt und dann hätte das was werden können, aber ich meine, hallo, wer hat denn den Honor Club abonniert? Wer guckt denn bezahlt dann noch extra, um ROH-Shows zu schauen. Ich glaube, die haben eine 5-stellige Zahl an Subscribern, wenn überhaupt. Ja, also ich glaube, das ist halt so ein bisschen dieses Problem von, oder das ist ein gewisser Teufelskreis, keiner guckt Ring of Honor, weswegen es halt schwierig ist, da irgendwie auch Leute wirklich sinnvoll aufzubauen, wenn du jetzt nicht gerade einer Person 4 Jahre den Titel gibst, weil ich könnte jetzt auch an der Stelle kaum wieder irgendwelche Ring of Honor Champion benennen, also sei es den World Champion noch die Midcard-Titel. Aber andererseits, also nee, und das führt dann wieder dazu, dass du halt natürlich nicht so unfassbar viel Liebe und Detail in dieses Produkt steckst, aber wenn du halt nicht so viel Liebe und Detail in dieses Produkt steckst, dann bekommst du wahrscheinlich auch keinen nennenswerten TV-Vertrag, dass es dann Leute wieder mitbekommen. Und eins davon muss halt irgendwie sich ändern, damit es halt wirklich einen Mehrwert bekommt. Und Stand jetzt, ja, es hat einfach keinen Mehrwert. Eben. Hat AEW ein klares Zukunftsbild? Die Frage geht zuerst an mich und ich würde sagen, ich glaube, darüber haben wir jetzt auch teilweise eben schon gesprochen, ist, glaube ich, ein klares Ja. Ich glaube, AEW weiß genau, was es sein will, hat auch das Roster, mit dem man, wenn jetzt nicht gerade reihenweise Wrestler die nächsten Jahre verschwinden, wovon ich nicht ausgehe, auch ein wahnsinnig gutes und auch großteils sehr junges Roster und ich glaube, sie wissen relativ genau, was sie auch in Zukunft sein möchten, nämlich ungefähr das, was sie auch gerade sind. Ja, da würde ich zustimmen. Also Tony ist, glaube ich, so glücklich, wie es gerade läuft. Wenn es jetzt mehr Zuschauer und mehr Abschlüsse von, Abschlüsse in dem Sinne ja noch nicht, weil einen eigenen Streaming-Dienst hat ja AEW noch nicht. Aber wenn sie den hätten, wenn da mehr Subscriber wären, also wenn man signifikant mehr Resonanz zieht, dann wird ihn das freuen, aber er wird jetzt nicht von seinem Weg abweichen, weil ich glaube, er ist so ziemlich zufrieden, wie es jetzt ist. Hauptsache, er schreibt schwarze Zahlen oder kommt mit einer schwarzen Null bei raus, um mal eine deutsche Politiker Floskel zu bemühen. Und dann ist er damit zufrieden und macht da sein Ding. Okay, dann noch eine Frage noch an dich, eine Frage noch an mich, weil das sind alles die Fragen von Marco, the One Gamer, und ich glaube, viel mehr werden wir jetzt nicht mehr schaffen. Also du bist gefragt, wer wäre AEW ohne Ex-WWE-Stars? Muss man jetzt mal hochgehen, welche Ex-WWE-Stars sind denn jetzt bei AEW groß bei? Also ich würde sagen, wenn man jetzt Ex-WWE-Stars so nimmt, ist natürlich ein Chris Jericho zu nennen, der erste World Champion, der auch die Liga damals vor 6-7 Jahren halt auf seinen Schultern getragen hat. Und wer, den man jetzt in den Shows sieht, ist dann ein großer Ex-WWE-Star. Also teilweise waren die Leute nicht groß bei WWE, aber Swerve Strickland oder Tony Storm haben zumindest ihre WWE-Vergangenheit. Die NXT-Vergangenheit. Wir wollen es mal. Na, die sind ja, glaube ich, nie wirklich groß bei den Hauptshows aufgetreten. Ja, sie kamen vor, aber die Zeit war kurz. Ne, eben. Also ich sag mal so, wenn Ex-WWE-Star, wenn du jeden, der bei WWE angestellt ist, als Star bezeichnest, dann muss er aber auch hinten mal bei AEW durch den Backstage-Bereich gehen und gucken, ob die Putze, die gerade die Lockerrooms feucht durchwischt, nicht schon mal bei WWE und der Vertrag stand. Nee, also mit Ex-WWE-Star meine ich jemanden, der wirklich auch signifikant bei WWE in Erscheinung getreten ist. Und da, wenn überhaupt, würde ich jetzt sagen, ist im Moment allenfalls Andrade jemand, der aber auch bei WWE jetzt nicht so die super große Rolle in den Hauptshows hatte. Und ansonsten sind das meist Leute, die erst bei AEW so richtig durchgestartet sind. Na, ein Swerve Strickland zum Beispiel. Ich glaube, da müsste man zumindest noch einen Moxley nennen, der ja zumindest auch World Champion bei WWE war. Mox natürlich, ja. Aber ansonsten bin ich bei dir. Also ich glaube, die meisten Leute in der Main-Event-Szene, die waren entweder nie bei WWE, sei es ein MJF, der da ja nur einmal kurz Ich glaube, er war mal Bodyguard von Samoa Joe, ne? Genau, das hat er gespielt. Aber ansonsten die anderen Leute rund um Hangman, sei es Takeshita, Fletcher und so weiter. Bei den Frauen jetzt gerade eine Willow, eine Tekla, eine Chris Deadlander und so weiter. Also ich glaube, AEW wäre an einem sehr ähnlichen Punkt, nämlich halt die Anlaufstelle der größten Indie-Stars der letzten Jahre, die halt den Schritt nicht zu WWE gegangen sind. Und ja, du hast vollkommen richtig gesagt, Chris Jericho ist ein ganz wichtiger Name, den man bei der Frage nennen muss. John Moxley gehört da auch noch dazu. CM Punk und Daniel Bryan oder Bryan Danielson hat natürlich jetzt auch ihre größere AEW-Vergangenheit oder teilweise noch Gegenwart. Aber ich glaube, wenn wir uns das aktuelle Produkt anschauen, ist, glaube ich, die Quote an Ex-WWE-Leuten, die auch vor allem WWE-Stars waren, sehr viel geringer, als man vielleicht im ersten Moment denkt. Also ich glaube, AEW wäre an einem sehr ähnlichen Punkt aktuell ohne Ex-WWE-Stars. Ja. Also ich sag's mal so, wenn du ein neues Produkt an den Start bringst, ist es natürlich sinnvoll, so ein, zwei große Namen zu haben, die man auch auf breiterer Bühne kennt, damit der Anreiz hast, bei Leuten einzuschalten und zu gucken, der taucht jetzt wieder auf, da gucke ich mal rein, den habe ich ja früher bei WWE immer gerne geschaut. Wenn du dann nur auf Ex-WWE-Stars baust, dann kann es ja auch ganz gefährlich so gehen wie irgendwann der WCW und du musst deine Pforten schließen. Ne? Mhm. Also ich glaube, man sollte nicht unterschätzen, dass beim Start der Liga, dass da ein Chris Jericho oder eben ein Jon Moxley ihren gehörigen Anteil hatte und Jon Moxley als aktiver Wrestler ja auch immer noch, auch wenn er jetzt im Moment eher im zweiten Glied angetroffen wird, aber könnte ja jederzeit wieder neben dem Event aufsteigen. Aber die Liga trägt sich jetzt auch durch die Leute, die sie haben, jetzt deutlich selbst. Ja, auf jeden Fall. Dann noch letzte Frage, die erst zuerst an mich geht. Kann AEW langfristig gesund bleiben? Und da sind wir bei Pin oder Kickout und da bin ich bei einem klaren Pin. AEW kann aktuell schon schwarze Zahlen schreiben. Der TV-Vertrag, der noch auf Jahre geht, wenn da jetzt nicht gerade noch irgendwas mit dieser Warner Brothers Netflix-Geschichte irgendwie um die Ecke kommt, gilt der auch noch für einige Jahre. Wer weiter als 4-5 Jahre in die Zukunft sehen kann, was sowas angeht, der hat meinen größten Respekt. Ich kann es nämlich nicht. Und ich glaube, AEW hat einen ziemlich, wie eben schon gesagt, einen ziemlich harten Kern an Hardcore-Fans. Sie kriegen in jeder Show zumindest eine vierstellige Anzahl mal problemlos in die Halle rein. Größere Shows auch größere Fanzahlen. Sie machen immer noch in jeder Weekly-Ausgabe ihre paar hunderttausend Zuschauer vom Fernseher. Die Max-Zahlen kann man ja, was ja fast schon ein Internet-Meme geworden ist, kann man da ja auch nie so richtig draufzählen, weil die nicht bekannt sind. Ich glaube, AEW ist... So wie Netflix, ne? Ja, genau. Also, sie sind gerade schon gesund und ich sehe jetzt gerade keinen Grund, warum sie in den nächsten Jahren finanziell groß ungesund werden sollten. Ich glaube, ich weiß jetzt natürlich nicht, wie es finanziell da, also sah ja damals bedeutend schlechter aus, als Vince Anfang der 80er Jahre WWF damals übernommen hat von seinem Vater oder den rauskomplimentiert hat. Er hat ihm ja WWF abgekauft. Ich sag mal so, für Tony Khan ist es wichtig, dass sie keinen Verlust machen. Alles andere ist ihm egal, weil er ist schon reich. Der Mann ist Milliardär. Der macht das als Hobby. Der braucht das eigentlich nicht. Er macht das, weil er Wrestling mag, weil er eine eigene Liga haben will. Ja, und solange er damit keinen Verlust macht und sein Vermögen nicht schmälert, ist er da, glaube ich, entspannt mit. Ganz genau. Auch das würde ich so unterschreiben. Okay, damit, ich weiß nicht genau, wann wir angefangen haben, aber die Stunde 45 sollten wir auf jeden Fall, glaube ich, voll haben. Haben wir jetzt zumindest die letzten Wochen wieder ganz gut abgehakt. Wie die letzten Wochen auch gezeigt haben, würde ich mich jetzt schwer damit tun, große Versprechungen an die Zukunft zu machen, ob wir nächste Woche wieder am Start sind oder nicht. In 3 Wochen ist in etwa AEW Revolution, also in knapp 3 Wochen. Bis dahin werden wir garantiert natürlich noch eine Preview machen. Ob wir nächste Woche mit einem regulären Weekly-Podcast wiederkommen oder nicht, wird sich zeigen. Viel mehr müsste ich gerade nicht sagen. Es wäre zu empfehlen, weil wir übernächste Woche unter Garantie nichts machen, weil wir da alle vier beim Karat sind. Auch das ist richtig, das stimmt. Dann wäre es vielleicht gar nicht so schlecht, nächste Woche auf jeden Fall noch was zu bringen. Schauen wir mal, ob wir den Worten Taten folgen lassen können. Ansonsten, wie gesagt, wünsche ich euch wie jedes Mal ganz viel Spaß mit den anstehenden Weeklies. Vielleicht hören wir uns nächste Woche wieder, vielleicht auch nicht, das wird sich zeigen. Ich bedanke mich sehr herzlich wie jedes Mal fürs Zuhören und würde die letzten Worte an Thorsten geben. Ja, auch von mir lieben Dank und wir freuen uns auf das, was da kommt. Revolution steht vor der Tür. Die drei großen Matches, die schon feststehen, versprechen natürlich wieder eine Bombencard. Und wir werden wahrscheinlich in den Seilen hängen, weil wir noch Karat-Influencer haben, wie sich das so gehört. Ja, vielleicht trifft man ja den einen oder anderen von euch auch in Oberhausen. Würde uns freuen. Gerne ansprechen. Wir werden wahrscheinlich nicht unersehlich in unseren BI-Dienstkleidungen, wenn ich sie mal so nennen darf, Hoodies und so weiter und so fort rumlaufen. Also gerne ansprechen. Dann kann man ja vielleicht auch mal ein, zwei Worte über TNA wollte ich jetzt schon sagen. Nein, das ist meine andere große Leidenschaft über AEW. Fachsimpeln. Danke euch und noch eine schöne Restwoche. Ciao, ciao.